Das Gehäuse der Hörigkeit, Skizzen kritischer Gesellschaftstheorie. Es folgt ein Vortrag von Gerhard Stapelfeld, gehalten im April 2015 am Institut für Soziologie in Wien. Anschließend an seine Überlegungen zum Weg der deutschsprachigen Soziologie in den NS, kritisiert er unter dem Titel »Vom Tabu zur informierten Erinnerungslosigkeit« die sozialwissenschaftliche Verdrängung des Nationalsozialismus von 1945 bis in die Gegenwart. Es gibt von Herrn Freud ja die sehr schlichte und eingängige Rede von der Wiederkehr des Verdrängten. Das heißt, dass eine Geschichte, die unaufgeklärt bleibt, deshalb, weil sie unaufgeklärt ist, weiterhin Macht über bestehende Verhältnisse hat. Und damit das relativ deutlich wird, was für die Soziologie bedeutet und auch für die Gesellschaft, von der die Soziologie nur ein Teil ist, das ist ja etwas anderes als Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften, gehören zu ihrem Gegenstand dazu und stehen nicht drüber, wollte ich einleitend etwas vorlesen aus einem Text, der etwa 20 Jahre alt ist. Und zwar gab es 1992 wieder einmal einen Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, 2 Jahre nach der deutschen Einheit. Und da hat der Soziologe Karl Otto Hondrich aus Frankfurt in der Wochenzeitung Die Zeit einen kleinen Artikel, der deutlich gemacht hat, inwiefern Erinnerung der Vergangenheit und Bewusstsein über bestehende Verhältnisse miteinander direkt verbunden sind, geschrieben. Und zwar hat er sich vorgestellt, er sitzt im Zug von Frankfurt nach Düsseldorf und neben ihm sitzt ein Mensch, der stellt die unangenehme Frage, was er denn so macht. Und er muss dann sagen, er ist Soziologe. Das macht man schon mal nicht gerne sagen, weil da gibt es ja viele Vorurteile. Und 1992 gab es nun, wie immer auf dieser Welt, die nie in Ordnung war, deshalb auch ganz viele Ereignisse. Also Aufstände in US-amerikanischen Städten, es gab Schändungen von Gedenkstätten in Deutschland, es gab antisemitische Gewaltakte in Deutschland und vieles mehr. In Somalia gab es offensichtlich auch schon Krieg, was man gar nicht mehr weiß, so, weil es da eigentlich immer Krieg gibt. Und dann ist natürlich die Frage eines Zeitgenossen, an einen Soziologen, was sagt die Soziologie dazu? Das ist eine ganz unangenehme Frage. Insbesondere, wenn man sich die Akten, veröffentlichten Akten der Kongresse der Deutschen Gesellschaft für Soziologie anguckt, bei dem man immer den Eindruck hat, da wird immer dasselbe erzählt, es ist völlig egal, was auf dieser Welt passiert. Jedenfalls Herr Hondrich hält diesen Spiegel genau seinen Kollegen vor, wenige Tage bevor der Soziologentag in Düsseldorf beginnt. Und dann mit folgenden Worten, was immer man den verschiedenen Soziologenschulen an Erkenntnissen abgewinnen kann, am Ende stünde Ernüchterung. Sie haben zu dem, was die Welt heute bewegt, nichts zu sagen. Nicht zu Krieg und Gewalt, zu Völkern und Nationen, zu den leidenschaftlichen Wir-Gefühlen von Wertegemeinschaften, dies alles kommt in der deutschen Soziologie nicht vor. Die Frage nach Triebkräften der Sozialität haben wir Soziologen durch die nach Kommunikation ersetzt. Und unsere großen Theorien orientieren sich mehr am Selbstbild von Gesellschaften, als an dem, was es ausblendet. Ein neues Selbstbild zu gewinnen, diese Aufgabe stellte sich für die deutsche Gesellschaft so radikal wie für keine andere. Von keiner anderen Gesellschaft wurde der Bruch mit der Vergangenheit so bewusst vollzogen, der neue Identitätsentwurf so bewusst auf die Zukunft ausgerichtet, politische Entmachtung so erfolgreich in Prosperität umgesetzt. Daraus entwickelte sich allmählich ein Hintergrundkonsens, der alle Parteien überwölbt. Er enthält im Kern den Glauben, dass unstrittige Werte wie soziale Gerechtigkeit, politische Gleichheit, gewaltlose Kommunikation, Toleranz, individuelle Entfaltung in einem vernünftigen Zusammenhang miteinander stehen und steigerungsfähig sind. Im Zuge ihrer Verwirklichung werden die negative Dominanz, Ungerechtigkeit, Krieg, Vorurteile, kollektive Zwänge, insbesondere der unheilvolle Nationalismus, kurz die Schreckensbilder der Vergangenheit, verschwinden. Das heißt also, dass die Erinnerung an die Vergangenheit, also die Bewusstlosigkeit über die Vergangenheit, immer eine Bewusstlosigkeit über die Gegenwart gibt, weil es eine klare Trennung zwischen Vergangenheit und Gegenwart gar nicht geben kann. Es gibt also zwischen beiden nicht das, was die westdeutsche Identität nach 1945 geprägt hat, und noch nach der deutschen Einheit wurde es auch immer wiederholt in allen Massenmedien, die Stunde Null gab es offensichtlich in den Köpfen. Aber die gibt es natürlich in keiner Geschichte. Die Gegenwart ist immer gegenwärtige Vergangenheit und Vergangenheit ist immer vergegenwärtigte Vergangenheit und so weiter. Und so ist es auch, wenn man sich die wenigen Ansätze anguckt in der deutschen Sozialwissenschaft, sehr allgemein, von der kritischen Gesellschaftstheorie bis zur Fachsoziologie, dass die Erinnerung an die Vergangenheit nur gelingt durch eine Aufklärung der Gegenwart. Man kann gewissermaßen nicht aus der Gegenwart herausspringen und jetzt sagen, jetzt kümmern wir uns mal um die Genese des Nationalsozialismus, wenn man nicht das alte Wort vom Fortwesen des Vergangenen in der Gegenwart mit im Kopf hat. Und zwar das Fortwesen deshalb, weil die Vergangenheit unaufgeklärt geblieben ist. Nun kann man sich eingangs fragen, warum also diese Verdrängung der Vergangenheit und damit diese Bewusstlosigkeit gegenüber substanziellen gegenwärtigen Fragen vorhanden ist. Und da stößt man in der deutschen Geschichte und in den deutschen Wissenschaften, die diese Geschichte reflektieren, auf zwei relativ einfache Fragen oder Probleme. Das eine ist gewissermaßen eine theoretische Frage. Und zwar ist in der kritischen Gesellschaftstheorie in den 30er und vor allen Dingen in den 40er Jahren diese Frage gestellt worden, wie kann man eigentlich die Barbarei aufklären? Das hat sich theoretisch und praktisch gestellt, diese Frage. Da die kritische Theorie aus dem Marxismus herkommt und nicht aus irgendeinem Marxismus, sondern aus dem Marxismus, der in der Epoche des Imperialismus sich herausgebildet hat, der sich ja erheblich unterschieden hat von dem Marxismus vor Lukács oder vor Korsch. Vorher war immer noch die Vorstellung, nicht, dass die bürgerlichen Utopien durch Radikalisierung vielleicht eingelöst werden könnte, sondern dass die befreiende Kraft der Produktivkräfte dies machen könnte. Sodass man bei der Krise 1929-33 noch gedacht hat, und Max Horkheimer hat das noch 33-34 wiederholt, dass also im Imperialismus planwirtschaftliche Elemente und Elemente technischer Naturbeherrschung sind, die die Befreiung hervorbringen werden. Und diese Befreiung ist dann aber ja eben ausgeblieben und anstelle, Wilhelm Reich hat das gesagt, die deutsche Arbeiterklasse hätte eine gravierende Niederlage erlitten, überhaupt die Arbeiterbewegung und theoretisch, weil man sich darüber getäuscht hat, über das kritische Potenzial dieser Krise und praktisch, weil sie ja eben ausgeblieben ist, diese Revolutionierung. Und die kritische Theorie hat deshalb untersucht in den 30er Jahren in großen Studien über Autorität und Familie und nachher Adorno am amerikanischen Material, muss man sagen, über den autoritären Charakter, inwiefern diese Verhältnisse im Inneren des Individuums eine Charakterstruktur erzeugen, sodass der Einzelne immer mehr nicht zur Kraft des Widerstands fähig wird, sondern immer mehr zur Marionette von Verhältnissen wird, die so erscheinen, dass man sie überhaupt nicht überschreiten kann. Nämlich, dass sie zunehmend erinnerungslos werden, zunehmend anti-utopisch werden und zunehmend auch irrational in Bezug auf die Verhältnisse und dass die Individuen dies werden. Das heißt, dass der autoritäre Charakter in diesen drei Dimensionen so beschrieben wurde, als ein Mensch, der unbewusste Verhältnisse so verinnerlicht hat, dass er dieser Verhältnisse nicht mehr inne werden kann und sie nicht mehr reflektieren kann. Das heißt, dass er seine mögliche individuelle Autonomie gegenüber den Umständen völlig einbüßt, deshalb sie gesellschaftsgeschichtlich nicht erinnern kann und deshalb auch keine Möglichkeit gibt, sie zu überschreiten. Und dann hat die kritische Theorie also versucht, in der Dialektik der Aufklärung noch zu gucken, wo ist überhaupt ein Hebel der Kritik, die Produktivkraft der Wahns nicht mehr. Die bürgerlichen Ideale vom ewigen Frieden und von der kosmopolitischen Freiheit und so sind im Imperialismus schon erledigt gewesen. Daran kann man auch nicht mehr anknüpfen und man konnte auch nicht mehr denken, wie Max Weber das noch Anfang des 20. Jahrhunderts gedacht hat. Jetzt tritt das Proletariat auf als Erbe der bürgerlichen Ideale und klagt die bürgerlichen Ideale gegen die bürgerliche Gesellschaft an. Die Ideale waren weg, also 33, die waren schon längst vorher weg. Das war also nicht mehr vorhanden. Und dann wurde gefragt, wo ist dann noch die Möglichkeit, ein Hebel der theoretischen Kritik, von der praktischen möchte man gar nicht reden, zu bekommen. Und wenn Sie die Dialektik der Aufklärung, jedenfalls den ersten Essay nachlesen, werden Sie sehen, es gibt da vier Hebel der Kritik, bei denen überlegt wird, ob es welche sein könnten. Das eine ist die Kunst, um die es geht. Das zweite ist die Triebstruktur des Menschen in Analogie also zu Freud, also die freudianische Übersetzung der Odyssee. Das dritte ist die bestimmte Negation. Und dann wird noch an die Möglichkeit gedacht, an die befreienden Möglichkeiten, die im Judentum vorhanden sind. Das hat insbesondere Horkheimer nach 45 in seinen Notizen zwischen 49 und 69 immer noch wiederholt. Das Judentum steht eigentlich immer für die Idee der Gerechtigkeit und zwar nicht der Staat Israel, das hat er sehr entschieden auseinandergehalten, sondern dass dies das Judentum ist. Und da ist nicht mehr davon die Rede, in gar keiner Weise mehr, dass das Proletariat ein revolutionäres Subjekt sein könnte, sondern es, wenn überhaupt noch Kritik ist, ist es in der Kunst in Bezug auf das Judentum, also nicht die Juden, sondern die Idee, die dahinter steckt. Es ist die bestimmte Negation von Hegel, die man nehmen kann, wenn man jetzt sagt, in der schlechten Gegenwart sind die alten Utopien negiert, aber in der negierten Form doch noch enthalten. Und es ist die Triebstruktur. Und wenn man das dann durchgeht, kann man sagen, Adorno steht für die Kunst. Die bestimmte Negation ist in der kritischen Theorie überall nach 45 noch lebendig als Denkfigur. Die Triebstruktur hat nachher Marcuse aufgenommen. Das ist so ungefähr das. Und das Judentum ist bei Horkheimer auch sehr stark, jedenfalls insbesondere, finde ich sehr lesenswert, die Aphorismen, die Horkheimer niedergelegt hat zwischen 49 und 69. Die sind, ich weiß jetzt nicht, in welchem Band, Band 5 oder Band 6 seiner Schriften nachzulesen. Und sind wirklich sehr gut, weil sie zeigen, wie ein aus dem Exil, aus dem amerikanischen Exil zurückgekehrter Jude dann die Bundesrepublik erlebt als das Land, was die Vergangenheit permanent verdrängt. Also in diesem Sinne gehört diese Verdrängung und die Aufklärung der Verdrängung ist substanziell, um überhaupt das, was damals passiert ist, nicht nur zu erinnern, sondern auch um die Gegenwart zu begreifen. Und wenn man sich um die Vergangenheit täuscht, täuscht man sich um die Gegenwart. Das finde ich, hat Herr Hondrich sehr schön ausgedrückt, sehr deutlich. Weniger interessant wird dann das, was er als Alternative anzubieten hat. Und dann wird das ganz unerfreulich. Dann bestätigt er eigentlich in seinem kleinen Text gewissermaßen sich selber, dass die Deutschen den Bruch mit der Vergangenheit so vollzogen haben, so radikal wie sonst kein Volk. Wir haben eine bestimmte Zeit zur Verfügung. Und ich muss mich unbedingt an die Zeit halten, auch wegen des Flugzeugs. Und deshalb werde ich jetzt Folgendes machen. Also das, was ich vortrage, ist eine Argumentationsskizze. Und ich habe das, was ich jetzt noch einmal erzähle, das haben wir fotokopiert und ihr könnt das auch mal nachlesen. Und aus diesem Überblick über die Verdrängungsgeschichte werde ich danach exemplarisch einige Fälle herausholen und auch sagen, wo man das nachlesen kann. Also nicht, was die deutsche Soziologie so überall, sondern mit bestimmten Namen und bestimmten Büchern, die Exemplare stehen für eine bestimmte Epoche. Es geht also bei den Epochen in der Geschichte der Bundesrepublik, wie sonst auch immer, darum, dass man sagen kann, es gibt einen bestimmten Zeitabschnitt, der beginnt bei einer Krise und endet bei einer Krise. Und diese Krisen sind wichtig, weil sie ein Selbstverständnis der Bundesrepublik erschüttern, was in der Soziologie in wissenschaftlicher Form nur ausgesprochen wird, so wie Hondrich das sehr schön gesagt hat. Die Soziologie reproduziert das Selbstverständnis der Deutschen, aber klärt es nicht auf. Es ist eigentlich wie ein ideologisches Sprachrohr, diese Wissenschaft. Es ist eben keine Gesellschaftstheorie, sondern eine Fachwissenschaft von der Gesellschaft, die die Gesellschaft unter der Voraussetzung der bestehenden Verhältnisse nur thematisiert. Also es geht immer von Krise A nach Krise B. Die erste Krise ist die von 1945, also der Krieg und der Sieg der Alliierten über das nationalsozialistische Deutschland. Und man kann diese Krise dann als einen Anfang nehmen oder hat ihn zu nehmen. Und dann gibt es zwei Krisen, die die Geschichte der Bundesrepublik dann unter Selbstverständnis erschüttern. Das eine ist eine etwas globalere Wirtschaftskrise 1958. Und das zweite ist eine Wirtschaftskrise, die ist auch etwas globaler verglichen mit der gegenwärtigen oder gerade halb überwundenen Finanzkrise. War das eine lächerliche Krise, was man schon daran sieht, dass in Deutschland es damals 500.000 Arbeitslose gab. Das war heute für mich eine absolute Vollbeschäftigung. Das war damals aber eine tiefe Krise. Und beide Krisen, insbesondere die zweite, haben das Selbstverständnis der Deutschen erheblich erschüttert. In dieser Zeit dominiert erstmal ab 1945 eine absolute Tabuisierung der Vergangenheit. Da will die deutsche Soziologie und auch die deutsche Öffentlichkeit, also ist es aber ein Tabu. Oder das Tabu hat sich dann auch ausgedrückt in einer allgemeinen gesellschaftlichen Atmosphäre. Hannah Arendt kommt um 1950 nach Deutschland zurück und erlebt eigentlich die Deutschen als lebendige Tote, die gerade noch in den Trümmern herumlaufen, aber so als sei da kein Leben mehr, aber mit Unflas, also Arbeit als Verdrängungsmechanismus und Prosperität auch als Verdrängungsmechanismus. Also Arbeit macht frei, hat man dann in Wirtschaftserfolg umgesetzt. Und dann kommt mit der Krise von 1958 eine Diskussion auf, die die Verdrängung verändert. Und zwar gibt es ab 1958 und 1967 noch mehr Versuche in Deutschland, die Wirtschaftskrise zu bewältigen unter Rückgriff auf das US-amerikanische Vorbild der New Deal-Politik, also etwas geplanter Kapitalismus mit großen Anleihen bei John Maynard Keynes. Und unter dieser Voraussetzung einer technokratischen Systemsteuerung gibt es in der Soziologie eine sogenannte Technokratiedebatte. Und diese Technokratiedebatte sieht erstmal so aus, als seien da kritische Theoretiker am Werk. Die diagnostizieren nämlich in Gestalt des Hamburger Soziologen Chelsky, der also eine ganz wichtige Rolle gespielt hat in der Nachkriegssoziologie, dass sich ein technischer Staat herausbildet, der alle Formen von Demokratie, Volkssouveränität und so eliminiert und ein autoritärer Staat ist. Das leuchtete 1968 in Deutschland ein, weil da zwei Dinge zusammenkamen. nämlich einmal der Staatseingriff und zum Zweiten die Notstandsgesetze, die mit dem Ziel, die Grundwerte oder das Grundrechte der Menschen zu bewahren, diese partiell abschafft in bestimmten Krisenzeiten. Und die deutsche Soziologie hat dann mit der Technokratiedebatte darauf geantwortet. Und dann ist die deutsche Soziologie, also die Geschichte, überhaupt nicht zu begreifen ohne das Werk von Jürgen Habermas, der an all diesen Debatten herausragend Anteil nimmt und sie prägt und hat auch auf diese Technokratiedebatte geantwortet. Und zwar nicht dadurch, dass er sich irgendwie interessiert hätte, inwiefern diese Technokratie-These eine neue Form von Verdrängung ist, sondern er hat das gemacht, was er nachher so schön erzählt hat, was das Verdienst seiner Generation sei, nämlich Deutschland in den Kreis der Staaten zurückzuholen, die die humanen Werte vertreten, also vor allen Dingen die westlichen Staaten, vor allen Dingen angelsächsische Länder, vor allen Dingen das US-amerikanische Vorbild. Und hat also überhaupt gar kein Interesse gehabt, das sagt er auch selber, also die Vergangenheit in irgendeiner Form aufzuklären, auch die Verdrängung der Vergangenheit aufzuklären. Es ging ihm darum, das zu machen, was er nachher nennt, die Etablierung eines Verfassungspatriotismus in Deutschland. Und mit meiner Herzfügung völlig erinnerungslos, nach vorne guckend. Also man sieht jetzt, wie humane Werte in Deutschland durch Herrn Habermas eingeführt werden sollen. Und er legitimiert das noch dadurch, dass er es ja nicht singulär macht, sondern es gab ja auch die 68er-Revolte und den schreibt er da also wahrhafte Wunder zu. Vielleicht auch selbstverständlich unverständlich. Dann gibt es die Krisen der 70er bis Anfang der 80er Jahre, also 67 bis 82. Und in diesen Krisen wird nochmal diese Technokratiedebatte fortgeführt. Ich weiß nicht, wie das in Wien ist, aber in Deutschland konnte ganz lange niemand Soziologie studieren, der nicht die Habermas-Luhmann-Debatte irgendwie mal zur Kenntnis genommen hat. Ich will nicht sagen verstehen. Aber jedenfalls reingeguckt und Habermas-Luhmann, also die Debatte wurde einfach auf alles raufgeschlagen, was es so gab. Die erste Frage eines deutschen Soziologieprofessors an seine Studierenden war, haben sie Habermas-Luhmann berücksichtigt? Egal wo. Man konnte über menschliche Würde schreiben, man konnte über Stadtsoziologie. Was hat Habermas-Luhmann uns dazu zu sagen? Das war einfach die Fortführung dieser Technokratiedebatte. Dann gibt es nach diesen Krisen, insbesondere die von 1981, ist eine weltweite Wirtschaftskrise. Und als Folge gab es dann in Deutschland, genauso wie wenige Jahre vorher in England mit Margaret Thatcher und ein Jahr vorher mit Ronald Reagan, hat Deutschland 1982 Helmut Kohl zum Bundeskanzler erhalten. Und damit die Einführung dessen, was man Neoliberalismus nennt. Und dieser Neoliberalismus zeichnet sich vor allen Dingen durch ein Dogma aus. Die Gesellschaft als Ganze kann man nicht erkennen. Deshalb kann man auch die Genese dieser Verhältnisse nicht erkennen. Und deshalb gibt es auch ein Ende der Utopien, Ende der Geschichte, Ende der Utopien und Ende einer Gesellschaftserkenntnis. Es gab 1982 genau, also fast genau in den Tagen, als Kohl zum Bundeskanzler gewählt wurde, einen deutschen Soziologentag. Und auf diesem Soziologentag in Bamberg, da kommt Ulrich Beck nämlich her, damals, auf diesem deutschen Soziologentag wurde verkündet, das Ende der Vergangenheit, und zwar in der Form, man hat nun nicht gesagt, der Nationalsozialismus interessiert uns nicht, so platt geht das nicht. Das war das Ende der Arbeitsgesellschaft. Das heißt, das Ende des 19. Jahrhunderts und das Ende des 19. Jahrhunderts. Und dann hat man gleich den Nationalsozialismus damit, ohne ihn zu erwähnen, damit zugeschlagen und hat gesagt, das 19. Jahrhundert reicht bis ungefähr 1975, 1981. Und dann ist vorbei mit der Arbeitsgesellschaft, und zwar als Industriegesellschaft. Also jeder Soziologe, der damals eh kein Interesse hatte, die Soziologie auf die Erinnerung der Vergangenheit zu stellen, jedem hat das eingeleuchtet, weil die empirischen Merkmale um die Zeit für diese These vom Ende der Arbeitsgesellschaft waren ganz plausibel. Also man konnte zum ersten Mal sagen, Dienstleistung leistet mehr zum BIP, Bruttoinlandsprodukt, als die Industrie. An die Stelle eines Widerspruchs von Kapital und Arbeit treten neue soziale Bewegungen, vor allen Dingen die Partei der Grünen oder die Ökobewegung, die Friedensbewegung auch. Der Sozialstaat wurde bei Kohl schon denunziert mit dem schönen Wort, dass Leistung sich wieder lohnen soll und der Verkehrung des Wortes Ausbeutung. Wer Leistung empfängt, ohne etwas zu leisten, beutet seinen Nächsten aus. Das heißt, da wurden alle Empfänger sozialstaatlicher Leistung unter Kollektivverdacht gestellt und das Wort der Ausbeutung wirklich völlig in Gegensatz verkehrt. Dann gab es neue Technologien im Bereich der industriellen Produktion, die die Grenzen der Natur aufzuheben schienen und so weiter. Und Ulrich Beck aus Bamberg, wo dieser Soziologentag stattfindet, hat das Ganze 1986 gewissermaßen zusammengefasst in seinem Buch Risikogesellschaft. Gesagt, es gibt eine erste und eine zweite Moderne. Die erste Moderne ist überwunden und in Klammern, damit war der Nationalsozialismus für veraltet erklärt. Und jetzt haben wir eine zweite Moderne. Und in der zweiten Moderne sind alle die alten Dinge, Kleinfamilie, Kapital, Arbeit, Trennung, Natur, Gesellschaft aufgehoben. Und wir haben jetzt völlig neue Verhältnisse und denen wenden wir uns jetzt zu und die Vergangenheit ist damit weg. Dann gibt es nach 1990 bis heute Debatten über den Neoliberalismus. Und 1990 in Deutschland geht es natürlich um die Krise des Zusammenbruchs der DDR, die nachfolgenden Krisen, ökonomische, gesellschaftliche aller Art, der Vereinigung der beiden Deutschlands. Und es gab dann die Frage, es gibt ja, also das, wie ich finde, den, kann ich nicht anders ausdrücken, den völlig bescheuerten Titel der Antideutschen, was also absoluter Unsinn ist. Aber es gab, das Ganze kommt daher, dass es Debatten gab, natürlich, um die Frage, was ist Deutsch? Also wenn man sagt, da hat eine Wende stattgefunden, erinnert das irgendwie an Segeln, aber nicht an einen politischen Vorgang. Wenn man sagt, da hat eine Wiedervereinigung stattgefunden, kann man sagen, gut, was hat sich da wieder vereinigt? Gab es da vorher eine Einheit? Wo hat die bestanden? Im Kaiserreich, im Nationalsozialismus? Wo denn da? Da hat sich auch nichts wieder vereinigt, was vorher je geeint war. Da gab es halt die Frage, was ist Deutsch? Und bei dieser Frage, was ist Deutsch, geht es um die Frage, wenn ich das beantworten will, muss ich auch sagen können, wie sollte diese deutsche Einheit aussehen? Also was entspricht dem, was Deutsch heißt? Und da gab es dann auf der einen Seite die Position von Habermas, die gesagt hat, Verfassungspatriotismus, wir brauchen eine neue Verfassung. Und auf der anderen Seite diejenigen, die gesagt haben, die DDR muss beitreten und so wie sie es gemacht hat und in den Beitrittserklärungen immer wiederkehrend unterschreiben, die Deutsche Demokratische Republik übernimmt folgende Regelungen der Bundesrepublik Deutschland, Schluss aus. Das war einfach ein Annexionsvertrag. Also in Westdeutschland war die Welt in Ordnung und die Ostdeutschen mussten machen, was in Westdeutschland gemacht wurde und deshalb sind westdeutsche Experten nach Ostdeutschland gegangen und westdeutsche Soziologieprofessoren sind nach Jena gegangen und haben da dem staunenden Publikum vorgeführt, was dann wirklich wahre Wissenschaft ist und dafür auch gesorgt. Dafür hat man, das hat man auf den Soziologenkongressen in Deutschland auch sehr deutlich gemacht, dass man sagt, wenn wir in den Berufungsgremien sitzen, legen wir die Kriterien für Wissenschaftlichkeit fest und wir werden da sehr genau darauf achten, wer auf ostdeutschen Universitäten berufen wird. Und zwar nicht die, die ja bisher berufen waren. In diesem Sinne, ist da die Frage, was ist deutsch, geklärt worden, nämlich nie mit der Berufung auf die Frage oder nicht mal mit dem Ansatz einer Frage nach den Kontinuitäten und nach Zusammenhängen. Es gab einen einzigen wirklichen herausragend guten Essay, nicht eines deutschen Soziologen, aber eines deutschen Philosophen aus Tübingen, Manfred Frank. Und wenn Sie im Internet suchen, vielleicht finden Sie den. Der hat 1992 auf Einladung der jüdischen Gemeinde Frankfurt in der Paulskirche einen Vortrag gehalten über diese Kontinuitäten in der deutschen Geschichte, die einfach leicht zu machen sind, weil in der deutschen Geschichte der 9. November einfach das herausragende Thema ist. 9. November 1848 gab es die Erschießung in Wien eines Aufständischen im Zusammenhang mit der 48er Revolution, der 9. November 1923, der 9. November vorher 1918 mit der Ausrufung der Republik, 23 war der Hitler-Ludendorff-Putsch, der 9. November 1938 die Ras-Pogrom-Nacht, der 9. November 1989, also der 9. November hat sich angeboten, weshalb die Deutschen nachher als Tag der deutschen Einheit natürlich nicht den 9. November gewählt haben, sondern den 3. Oktober. Der sagt einfach so rein gar nichts, also völlig symbolfrei, aber verwaltungstechnisch effizient. Das wäre so der Überblick. Jetzt werde ich 20 vor 4, stimmt nicht? Also bis halb 5 habe ich eingeplant. Reden. Und es ist jetzt etwas verkürzt, in einer Weise, die mir eigentlich nicht liegt, weil ich gemeinhin gewohnt bin, wenn ich etwas vortrage, das auch zu begründen, und es ist jetzt etwas so zugespitzt, dass es mir etwas dogmatisch scheinen macht manchmal und vielleicht Ihnen auch. Das müssen Sie mir jetzt nachsehen. Also, aus dieser Geschichte nehme ich zunächst mal die Verdrängung der Vergangenheit in der westdeutschen Soziologie nach 1945. Und zwar gab es nach 1945 einen ersten Kongress der wiedergegründeten Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Und dieser Kongress hat stattgefunden in Frankfurt am Main. Frankfurt am Main ist, nebenher gesagt, bei der Deutschen Gesellschaft für Soziologie hat so eine ähnliche Symbolkraft wie der 9. November. Immer wenn der Soziologentag in Frankfurt stattfindet, hat in Deutschland was Herausragendes stattgefunden. Und hier ist es das. Also der Gründungskongress war zum Beispiel 1910 in Frankfurt und so weiter. 1968 zu guten Aufbruchszeiten war auch in Frankfurt und 2010 war während der Wirtschafts- und Finanzkrise auch in Frankfurt und da hat man 100 Jahre Deutsche Gesellschaft für Soziologie gefeiert. Immer wenn er in Frankfurt ist, kann man immer Daumen sagen, ist in Deutschland ein Umbruch. Also 1946 ist er da, der Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, und diese Gesellschaft ist 1909, 1910 gegründet worden. Und dann 1933, 1934, nicht formell aufgelöst worden, aber diese Gesellschaft hat ihre Aktivitäten eingestellt. Bis 1933 war der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Soziologie der Sozialdemokrat Ferdinand Tönnies. Und wenn man sein Buch liest über Gemeinschaft und Gesellschaft, ahnt man, warum die Nationalsozialisten ihn als Sozialdemokraten auf der einen Seite ihm ein Lehrverbot erteilt haben. Er wurde also von der Universität entlassen. Aber warum nationalsozialistische Soziologen wie der dann etablierte Vorsitzende Hans Freier von seinem Werk doch sehr begeistert waren, wegen der Volksgemeinschaft, von der sich der Sozialdemokrat Tönnies erhofft hat, dass dort dann Deutschland aus der Krise geholt wird, durch eine Jugend, die sich zur Volksgemeinschaft entwickeln wird. Und dies, was er dort erhofft hat, hat ihn tragischerweise selbst eingeholt. Er ist nämlich genau von dieser Volksgemeinschaft dann ja verfolgt worden. Und Herr Leopold von Wiese, der dann den Vorsitz der Deutschen Gesellschaft für Soziologie übernommen hat, macht dann die Eröffnung 1946. Nun ist es ganz interessant, wenn man, ich weiß nicht, ich habe hier gehört, dass in Wien die Feierlichkeiten zum 650-jährigen Bestehen der Universität auch mit Talaren und Ähnlichem begangen wurden, die man ja mal abgeschafft hat, aber die jetzt sich also wieder etablieren. Und 1946, also inmitten so einer Trümmerlandschaft, inmitten dieses Massenmords und dem, was davon zu sehen ist, treffen sich da in Frankfurt Soziologen und sprechen sich an mit Magnifizenz und Ähnlichem und proklamieren dann, dass sie eine ernste Feier des Geistes dort abhalten. So. Und diese ernste Feier des Geistes, also eine große Selbstbesinnung, eine Erschütterung, sie fühlen sich wie Heroen, weil sie ausgehalten haben in diesem Deutschland. Das hat sie offensichtlich nicht viel Kraft gekostet, wie man dann sehen kann. Also da hält er seine Eröffnungsrede und zitiert bei dieser in der Herausgabe der Verhandlung dieses Soziologentages noch einmal sich selber aus einer alten Schrift, die ist aus dem Jahre 1936 und das wiederholt er 1946. Und das lese ich Ihnen mal vor, wie da jemand sich gar nicht erinnern kann und auch gar keine Scham hat, dass er sich nicht erinnern kann. Also da schreibt dieser Herr Leopold von Wiese, ein herausragend wichtiger Mann, der war da nach 10 Jahren Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, als in den letzten 2 Jahren, nämlich zitiert er sich selber, es geht um 1934-35, einige Heißsporne, so nennt er die Nationalsozialisten, unter den jüngeren Fachgenossen fast alles entzwei schlugen, was wir in den vorausgehenden Jahren aufgebaut hatten, war in der Tat das hauptsächliche Motiv das Misstrauen, man könnte mit den bisherigen Denkweisen und Arbeitszielen dem neuen Gemeinwesen und Volkstum nicht so dienen, wie es verlangt werden müsste. Das heißt, er wiederholt nochmal 1946, dass er 1934-35 mit seiner Soziologie intendiert hat, diesem neuen Gemeinwesen, dem nationalsozialistischen Staat, zu dienen und dass er enttäuscht darüber ist, dass ihm das nicht zugetraut wird, dieses Interesse, diesem Reich zu dienen. Und das sagte er noch 1946, dass er immer noch ganz enttäuscht ist darüber, dass er das man nicht gesehen hat, dass er mit seiner Soziologie zu diesem nationalsozialistischen Deutschland einen erheblichen Anteil haben wollte. Dann macht er einen Vortrag, auf den Eröffnungsvortrag, die gegenwärtige Situation soziologisch betrachtet. Und sollte man denken, 1946, da muss die Gegenwart ja irgendwie vorkommen. Die kommt darin so vor, dass er sagt, wir leben in einem Zeitalter einer allgemeinen Sklaverei. Er meint aber nicht die Zeit vor 45, sondern die nach 45. Die nennt er ein Zeitalter einer Sklaverei und sagt dann, also die Geschichte verfällt. Und zwar die alten Ideen aus den 20er Jahren und davor, der Frauenbewegung, der Arbeiterbewegung auf Freiheit sind enttäuscht worden. Und weil sie enttäuscht worden sind und es keinen Fortschritt nicht nur im Bewusstsein, sondern auch zur realen Freiheit nicht gibt, argumentiert er, soll man überhaupt auf alle Theorie der Geschichte verzichten. Das heißt, ein offenes Plädoyer, sich nicht zu erinnern. Keine Geschichtstheorie, wir machen eine geschichtslose Soziologie. Und diese geschichtslose Soziologie drückt sich dann aus in dem, was er über die Zeit vor 1945 zu sagen war. Das lese ich Ihnen mal vor. Und zwar sagt er dort in seiner Eröffnungsrede: Und doch kam die Pest über die Menschen von außen, unvorbereitet, als ein heimtückischer Überfall. Das ist ein metaphysisches Geheimnis, an das der Soziologe nicht zu rühren vermag. Aber nunmehr zeigte sich erst, was wir vorher nicht wussten, dass das Elend die Menschen schlecht macht. Vielleicht war für die verhältnismäßige Harmlosigkeit der Menschen vor 1930, das waren immerhin ja die, die den Ersten Weltkrieg gemacht haben, jedenfalls vor 1914, da fällt ihm ein, davor, ihre relativ glückliche wirtschaftliche Lage, also bei diesem Arbeiterelend, was es gegeben hat, eine glückliche wirtschaftliche, vor allem das meist große Maß von demokratischer Freiheit, was es offensichtlich gegeben haben soll im Kaiserreich, die Hauptursache, böse macht Unfreiheit und materielle Not, das wissen wir heute. Also es ist, das ist ein Zynismus oder ein Agnostizismus, den kann man gar nicht mehr toppen. Aber es ist also offensichtlich so, also er plädiert dafür, eine Soziologie zu machen, ohne Theorie der Geschichte, ohne Erinnerung. Und dass er sich nicht erinnern kann, drückt sich durch ein so skurriles Geschichtsbild aus. Und auch noch darin, dass er sagt, also wie dies alles zustande kam, er sagt ja nicht, also das Wort Auschwitz kommt nicht vor, das Wort Nationalsozialismus kommt nicht vor, also nicht mal so Stichwörter kommen vor, das nennt er gar nicht, das ist so, eine Magnifizenz nimmt sowas wahrscheinlich nicht in den Mund, das ist viel zu dreckig, um sich mit solchen Realitäten abzugeben. Und dann erklärt er das, wenn man mal gelernt hat in der Philosophie, was Metaphysik ist, und dann sagt er, diese Nationalsozialisten, das war, ist ein metaphysisches Geheimnis, wie sich das durchgesetzt hat. Es gibt dann 1948 einen zweiten Soziologentag in Worms. Und dieser Soziologentag ist deshalb interessant, weil er in Deutschland eine Form sich zu erinnern, etabliert hat, die bis jetzt läuft. Also man feiert ja überall die 70. Jahrestage. Und es geht immer nach dem 48er-Modell, 1948er-Modell auf diesem Soziologentag. Herr Leopold von Wieser eröffnet wieder, erklärt wieder, dass man von allem nichts gewusst hat und vor allen Dingen es auch nicht erklären kann, dass dies also ein sehr schwieriges und erschreckendes Geheimnis ist und so weiter. Und die anwesenden Soziologen, die in Deutschland vorgeblich überwintert haben, können sich auch alle nicht erinnern. Und da gibt es zwei Leute, die können sich erinnern. Und das ist das Modell, was bis heute läuft. Die Täter erinnern sich nicht. Das Tätervolk. Und dann hat man zwei Soziologen, die saßen im Buchenwald. 6, 7 Jahre, der eine saß auch in Auschwitz. Und die beiden, wovor man den allergrößten Respekt haben muss, sind Benedikt Kautsky und Eugen Kogon. Und beide haben 1946, also wegen des großen Respekts, dann die Kraft gehabt, das, was sie in den Lagern erlebt haben und gesehen haben und was dort passiert ist, minutiös zu dokumentieren. Und sind dann eingeladen worden zum Soziologentag, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, aber sie durften sich jetzt erinnern und haben sich erinnert. Und das ist zum ersten Mal, dass in einem, und ich, soweit ich das sehe, das letzte Mal, dass auf einem Soziologentag die Erinnerung stattgefunden hat, es gab nämlich die Frage von beiden, wie war dieser Terror möglich und wie sah er aus, und sie machen einen Erklärungsversuch daraus. Ich werde jetzt nicht versuchen, Ihren Erklärungsversuch zu skizzieren, das wird dem auch nicht gerecht und das finde ich dann auch nicht richtig. Aber wenn Sie es nachlesen wollen, können Sie mal immer mit dem Hintergrund, dass Sie sagen, Also da gibt es Leute, die sind in den Lagern und zwar jahrelang, sehen diesen Massenmord zu, sind von diesem Massenmord auch bedroht. Im Fall von Kogon, der ist dann, weil Buchenwald von den Amerikanern befreit wurde, von der amerikanischen Armee gebeten worden, einen Bericht darüber zu verfassen. Das ist das berühmte Buch über den SS-Staat. Und Benedikt Kautsky, das ist übrigens der Sohn von Karl, und der muss in Österreich eigentlich auch bekannt sein, weil er Mitverfasser ist des Programms der österreichischen Sozialdemokraten aus den 50er Jahren. Und er hat auch in Deutschland das Godesberger Programm der SPD von 59 mitverfasst. Ist also danach noch außerordentlich lebendig geblieben. Und die beiden sind gewissermaßen eine Bestätigung für das, was Horkheimer nachher auch 46, 47 zur selben Zeit schreibt, dass diejenigen, die eigentlich Widerstand geleistet haben, die Märtyrer in den Konzentrationslagern sind und dass die wahre Aufgabe der Sozialwissenschaften darin bestünde, denen, die nicht mehr sprechen können, zur Sprache zu verhelfen. Davon kann in der deutschen Soziologie nicht die Rede sein, aber die beiden sind dort herausragende Ausnahmen und haben also diese beiden klassischen Bücher von Benedikt Kautsky, das heißt Teufel und Verdammte, und von Kogon, der SS-Staat, also dass die in den Lagern dies, was sie gemacht haben, haben sehen können, war überhaupt nur möglich, weil es in den Lagern einen Widerstand gab. Hätten sie dort keinen Widerstand geleistet, hätten sie das nachher auch nicht machen können, was sie da aufgeschrieben haben. Also es lohnt sich tatsächlich, diese beiden Soziologentage von 46 und 48 der Deutschen Gesellschaft für Soziologie zu lesen. Und auch dieses Modell, dass diejenigen, die Vertreter des Tätervolkes sind, sich partout nicht erinnern können. Es geht bis heute, ich fand das ganz grausig, bei diesen ganzen Erinnerungsritualen, die es in den Gedenkstätten gibt, dann immer gerufen wird nach den Opfern, die sich erinnern sollen. Und die Opfer halten die Reden. Und es ist kein Täter da, der sich hinstellt und sagt, ich erinnere mich. Und wenn Sie sich erinnern, so wie der deutsche Außenminister Steinmeier, dann erklärt er am nächsten Tag, dass also der Massenmord auf dem Mittelmeer so passieren muss und dass man da halt nichts machen kann. Wir können ja nicht die Welt retten. Aber man kann durchaus in solchen Gedenkstätten Reden halten. Ist ja völlig folgenlos. Man kann auch, sage ich mal dazu, weil das vor wenigen Tagen erst passiert ist, die Türkei daran erinnern, an den Massenmord an den Armeniern und sagen, was sich die Deutschen ja an nichts übertreffen lassen, auch in Erinnerung nicht. Wir zeigen ja Reue, wir waren dabei, wir machen den Türken mal vor, wie man das macht. Das ist ganz einfach, man gibt einfach zu, dass wir dabei waren und das hat überhaupt gar keine Folgen. So kann man sich ja auch erinnern, man muss ja nicht alles wegschieben. Aber unmittelbar 45 ist einfach tabuisieren, wegschieben, Schluss. Der nächste Punkt, den ich erwähnen wollte, ist nach der Wirtschaftskrise 58 beginnt in der Bundesrepublik zum ersten Mal, nachdem man vorher die deutsche Variante des Neoliberalismus etabliert hat, Wettbewerb überall durchgängig, als Antwort auf die Krise so vorsichtige Versuche eines geplanten Kapitalismus. Wirklich außerordentlich vorsichtig. Es gab ein kleines Gesetz über die Bildung eines Sachverständigenrates, wissenschaftliche Politikberatung. Da wussten die Soziologen, da ist Arbeit und da kann man sich nützlich machen. Und es gab dann bei diesen Anfängen einer wissenschaftlichen Politikberatung ein Essay des besagten Helmut Schelsky, Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation. Bei Herrn Schelsky muss man dazu sagen, man muss ja nicht der Verschwörung anhängen, aber ein bisschen Biografie ist vielleicht ja auch mal ganz gut. Herr Schelsky kommt aus der Leipziger Schule der Soziologie, die herausragend wichtig geworden ist für die Bildung einer deutschen nationalsozialistischen Soziologie, die ihren Teil dazu beigetragen hat, Vorurteile über die Juden zu formulieren und auch ihren konkreten Beitrag zum Massenmord zu leisten. Und Herr Schelsky ist dann eben auch im Nationalsozialismus Professor gewesen in Lothringen. So. Und Elsass-Lothringen in den besetzten Gebieten konnte da Soziologie lehren. Ich möchte nicht wissen, was das gewesen ist, aber es muss dann zeitkonform wohl gewesen sein. Und dieser Herr Schelsky ist wie viele Nationalsozialisten ja nicht dumm und hat einen wirklich lesenswerten Aufsatz 61 veröffentlicht, der Folgen hatte in der deutschen Soziologie: Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation. Und dort reflektiert er also den Beginn eines geplanten Kapitalismus, eines zunehmend technokratisch eingreifenden Staates. Und zwar überlegt er, dass das Wort Technik nicht einfach nur in Bezug auf Naturbeherrschung wichtig ist und in Bezug auf Produktion, sondern dass es auch Sozialtechnik gibt im Sinne von Organisation, schreibt er, Methoden der Beherrschung und Erzeugung sozialer Beziehungen und so weiter. Und es gibt auch Humantechniken. Und man kann auch die Psychologie zur Technik machen, um Menschen entweder gesund oder krank zu machen und ähnliches. Und so wird der Staat langsam, weil er überall planend eingreift, sagt er, zum technischen Staat. Der technische Staat orientiert sich nicht an der alten Idee eines vernünftigen allgemeinen Willens, der Politik, die sich darauf stützt, sondern der Staat wird technischer Staat, weil er die Welt als eine Welt kausaler Sachnotwendigkeiten sieht, von Sachzwängen, und da gibt es keine Demokratie mehr. Da gibt es nur ein Sein, aber kein Sollen, kein Wollen und so weiter. Man hat zu tun, was die Sache erzwingt. Deshalb, als die SPD damals in die Regierung eingetreten ist, in der Bundesrepublik 66, 67, man eine Beiträge hatte von Seiten der SPD, das waren Fachleute, aber keine Demokraten. Deshalb Herr Willy Brandt dann 71 bei der Bundestagswahl proklamieren musste, mehr Demokratie wagen. Das war tatsächlich ein Wagnis. Man wusste gar nicht mehr, was das ist. Und damit dies bewusst wird, ist dann Herr Jürgen Habermas unter anderem aufgetreten. Es gab eine breite Debatte in der deutschen Soziologie über diesen Text, die sogenannte Technokratie-Debatte. Die ist auch in Sammelbänden publiziert. Und der Habermas hat darauf wie folgt reagiert. Gesagt, also, meine Frage ist nicht, wie kommt es vom Imperialismus zum Nationalsozialismus, zum Ordoliberalismus und zu diesem geplanten Kapitalismus, war kein Thema. Also diese Frage, wie die Vergangenheit die Gegenwart prägt, auch nicht. Aber das Demokratiedefizit, das hat ihn sehr berührt. Und dann hat er, es gibt einen kleinen Aufsatz, er hat so einen ganz kleinen Band mal verfasst, der ist aber, finde ich, etwas untergegangen gegenüber einem anderen Klassiker von Herrn Habermas aus der Zeit. Von ihm gibt es zwei Bände, bevor er seinen Linguistic Turn hatte. Einen kleinen Text über Technik und Wissenschaft als Ideologie. Und das zweite ist Erkenntnis und Interesse. Das zweite sieht intellektuell viel anspruchsvoller aus. Aber das erste, sagt er auch selber, erklärt, warum er das zweite schreibt. Und das würde ich jetzt auch ganz gerne erklären. Das ist so gewissermaßen der frühe Habermas und was ihn so angetrieben hat und was ihn antreibt bis heute. Und zwar schreibt er in dem Bändchen Technik und Wissenschaft als Ideologie, das sind fünf kleine Aufsätze, da gibt es einen über verwissenschaftliche Politik und öffentliche Meinung. Und da stellt er drei Modelle auf. Das erste, A, kann man auswendig lernen, das dezisionistische Modell. Die Politik nennt die Zwecke und die Wissenschaft sagt, wie man die Zwecke realisiert. Und wenn man wissen will, um wen es da geht, ist völlig klar, Karl Raimund Popper, Stückwerktechnik, wissenschaftliche Politikberatung. Wie kann die Wissenschaft der Politik sein, wie das, was politisch gewollt wird, technisch machbar ist? Aber da gibt es noch Politik, nämlich in dem Sinne Decision als Entscheidung, nicht als vernünftiger allgemeiner Wille. Dann sagt er, das Zweite ist das technokratische Modell. Das ist Herr Schelsky. Da gibt es nicht mal mehr ein Sollen oder Wollen, sondern da gibt es nur noch Sachnotwendigkeit. Und die Wissenschaft sagt, was sachlich notwendig ist. Und Politiker gibt es in diesem Sinne, weil es ja kein Sollen und Wollen gibt, keine ethischen, moralischen Fragen mehr, gibt es eigentlich nicht mehr. Und deshalb gibt es auch, wie Schelsky sagt und Habermas auch, eigentlich die Frage der Herrschaft nicht mehr. Es gibt ja Sachnotwendigkeiten. Es gibt auch die Frage der Legitimation nicht mehr, weil es gibt ja Sachnotwendigkeiten und so weiter. Und da ist, aber deshalb gibt es auch keine Demokratie. Das ist nicht schlecht, nach Habermas. Also man müsste, die Frage ist jetzt, wie macht man Demokratie daraus? Und das dritte Modell führt er dann ein und nennt das das Pragmatistische. Das ist der amerikanische Pragmatismus, die Einführung US-amerikanischer Tradition und die Verankerung eines Verfassungspatriotismus. Das Wort hatte er damals nicht in Ansätzen. Aber wie demokratisiert man gewissermaßen eine technisch gewordene Politik? Und er erklärt das so, wie er das heute auch mal macht. Also er hatte ein völlig dualistisches Bild. Zu der Zeit hieß es Technik und Praxis, Arbeit und Interaktion, System und Lebenswelt. Und von dem einen Bereich gibt es Probleme, das initiiert Entwicklungen im anderen Bereich. Er kann aber nicht sagen, wie das zusammenhängt. Deshalb hat er mal in einem Buch über die Diskurstheorie der Moral gesagt, das hinge zusammen wie in einem Mobile, das sich also intensiv verhakt hätte. Nun denkt man eigentlich, Theoretiker müsste einen Begriff haben, aber er hatte nur das Mobile. Also er hat sich irgendwas verhakt und es gibt dann Probleme und das löst auf der anderen Seite Probleme aus. Und dann hat er gesagt, also wie sich dieses, was sich da wechselseitig verhakt, vermittelt werden kann durch ein Drittes, nicht was bringt das zusammen. Und das wundert einen nicht. Er hat sich habilitiert über einen Strukturwandel der Öffentlichkeit, weshalb seine Antwort ist, die technische Wissenschaft und die wissenschaftlich angeleitete Politik, das wird vermittelt durch eine demokratische Öffentlichkeit, wenn es sie denn gibt. Aber da es 1968 ist, dachte er wohl, es sei so. In diesem Sinne ist das der Anfang eigentlich der Kommunikationstheorie der Gesellschaft, dass er Politik auf der einen Seite und Wissenschaft auf der anderen Seite immer vermittelt, jetzt durch so eine Öffentlichkeit. Und wenn man sich jetzt fragt, wo bekommt er die her? Also irgendwie ein emanzipatorisches Interesse, dann nimmt man 1968 sein zweites Buch, Erkenntnis und Interesse. Kapitel 10. Da sagt er, wo er das her hat. Und in diesem Kapitel 10 von Erkenntnis und Interesse erklärt er, dass diese Ansprüche auf technische Beherrschung und auf Praxis und auf Emanzipation in der Anthropologie des Menschen fest verankert sind. Und zwar, dass diese drei Interessen auf Systemprobleme ganz allgemein von Gesellschaften schlechthin ausgerichtet sind. Nicht der deutschen Gesellschaft, nicht der griechischen Polis, sondern Gesellschaften schlechthin. Und deshalb diskutiert er danach mit Niklas Luhmann über die Theorie der Gesellschaft. Und wenn Sie sich bei den Auseinandersetzungen mit Luhmann fragen, welche Gesellschaft meint er denn, werden Sie nicht fündig. Es geht um die Gesellschaft schlechthin, weil es um, das hieß damals so anspruchsvoll, Erkenntnisanthropologie. Das klingt gut. Im Menschen gibt es drei Grundinteressen, ein technisches, ein praktisches und ein emanzipatorisches. Und das ist im Menschen verankert, egal ob er den Nationalsozialismus vor sich oder hinter sich hat. Das ist einfach unausweichlich vorhanden, das emanzipatorische Erkenntnisinteresse. Und das hat er so schön ausgedrückt. Mal, er wurde dann in Frankfurt Professor 1965, hielt eine Antrittsvorlesung auch über Erkenntnis und Interesse. Und da findet sich folgender schöner Satz. Mit dem ersten Satz ist die Intention eines herrschaftsfreien Diskurses ausgesprochen. Das heißt, wenn ich zu jemandem was sage, möchte ich auch verstanden werden. Und der Anspruch, mich verständlich zu machen und mich zu verständigen, ist mit der Sprache überhaupt gegeben. Weshalb ich mit der Sprache überhaupt über Gesellschaften überhaupt reden kann. Und wenn Sie das Ganze nochmal deutlich nachgucken wollen, dass es immer um Gesellschaften überhaupt und dieses anthropologisch verankerte Interesse geht, sein Hauptwerk Theorie des kommunikativen Handels beginnt er damit, 1981, da gab es den Neoliberalismus noch nicht so wirklich. Da fängt er an und sagt, also das Thema, was er dort behandelt, sei ja offenkundig zeitgeschichtlich geprägt, aber dies seien nur äußerliche Anstöße, also die Umstände der Zeit, der Keynesianismus, der Staatsinterventionismus und so weiter. Das seien Dinge, die eigentlich die Substanz, sagt er da selber, seiner Argumentation nicht berühren. Weil diese Argumentation, die er da hat, ist völlig geschichtsneutral und völlig neutral gegenüber allen Gesellschaften. Es geht um Strukturen von Gesellschaften, völlig egal welche. Und eine Theorie der Geschichte gibt es da nicht. Das Einzige, was ihm dazu mal eingefallen ist, ist also ein ganz fürchterliches Buch. Der hat ja viele gute Bücher geschrieben, aber dieses über Rekonstruktion des historischen Materialismus, wo er dann im historischen Materialismus sich aneignet über eine entsprechende Schrift Stalins, über dialektischen und historischen Materialismus, darauf muss man erstmal kommen. Also Stalin als eine Quelle des Marxismus zu nehmen und das 1976. Also das ist schon gut. Die Reaktion in der deutschen Soziologie auf die Krise 1981-82, Weltwirtschaftskrise, und da konnte man sagen, der Neoliberalismus wurde langsam in den sogenannten westlichen Staaten eingeführt. Also bei Frau Thatcher, Reagan, Kohl und fast 10 Jahre vorher Zusammenbruch des Bretton Woods-Systems, also der Staatsinterventionismus gewissermaßen auf der Ebene des Weltwährungs- und Weltfinanzsystems und der Weltwirtschaft, war eingeleitet. Und dieser Neoliberalismus, was ich einleitend gesagt habe, hat das Grunddogma Ende der Geschichte, Ende der Utopien. Die Gesellschaft ist insgesamt unerkennbar. Und sofern es Rationalität gibt, gibt es nur die Rationalität von Einzelnen. Und wenn man darauf wartet, dass einem das bewiesen wird, wird einem noch mitgeteilt, das sei ja schließlich völlig unbeweisbar. Weil wenn man es beweisen würde, dass man die Gesellschaft nicht erkennen kann, dann würde man sie ja erkennen. Folglich muss man es glauben. Weshalb der Vordenker des Neoliberalismus Hayek das Ganze ein Glaubensbekenntnis sind. Also man muss es glauben und man muss sich dazu bekennen. Es ist ein Mysterium, ähnlich der Art, wie Wiese das 46 in Deutschland erklärt hat, beim Deutschen Soziologentag. Die Geschichte ist in diesem Sinne erledigt. Die irrationalen Kräfte in der Gesellschaft, in der Geschichte sind da. So, und jetzt kann man sich nicht erinnern. Und die deutsche Soziologie kann es jetzt auch nicht mehr. Es gab, wie gesagt, einen Soziologentag 82, wo dann gesagt wurde, wir haben da einen Epochenbruch, das Ende des 19. Jahrhunderts, Ende der Industriegesellschaft und jetzt haben wir was anderes. Und wenn man sich jetzt ab 82 in Deutschland gefragt hat, das wird in Österreich genauso sein, nehme ich mal an, dann ist man darauf gestoßen, dass den deutschen Soziologen also dauernd neue Titel eingefallen sind. Also Risikogesellschaft mache ich gleich. Wissensgesellschaft, Erlebnisgesellschaft gab es, mir fällt jetzt dummerweise, ich habe das vergessen, weil es so dumm ist, die Freizeitgesellschaft zum Beispiel. Also es gab einen Wettbewerb an neuen Gesellschaftsmodellen Und man hatte immer den Eindruck, da erschreibt sich jemand mit einer Habilitation, mit der Erfindung eines neuen Gesellschaftsbegriffes. Also einfach eine Professur, weil ich jetzt sagen konnte, ich habe es erfunden und deshalb bin ich der Experte und ihr müsst mich jetzt berufen. Und ich wette, das war auch oft so. Und Ulrich Beck ist eigentlich der Meister gewesen auf dem Gebiet der Selbstvermarktung. Also wenn man beim Neoliberalismus was lernen kann, dann ist es, dass die Selbstvermarktung ganz wichtig ist, habe ich gestern auch erzählt. Also Herr Hayek sagt, beim Neoliberalismus, wo alles Wettbewerb ist, was ist wichtig im Wettbewerb? Ich muss andere Leute aus dem Felde schlagen und sie besiegen. Wie mache ich das? Als Wissenschaftler nicht, indem ich besser bin als andere, inhaltlich, sondern indem ich das, was ich weiß und sei es noch so wenig, am besten verkaufen kann. Also jeder muss die Unternehmerbegabung nach Hayek in sich selber entdecken, weshalb an den Universitäten heute in der EU, ich glaube flächendeckend, am Anfang sogenannte Praxismodule da sind, in denen man Präsentationstechniken lernt. Das ist die Selbstvermarktung, das muss man erstmal lernen. Und ob im Bachelorstudium sonst noch was gelernt wird, ist nicht ganz so wichtig. Hauptsache das bisschen, was man dann noch lernen kann und lernen darf, das kann man in irgendeiner Form präsentieren und zwar so, dass es nach ganz viel aussieht. Und bei Ulrich Beck sieht es nach ganz viel aus. Aber es ist ganz schwierig. Also wenn man Lehrer ist in Soziologie und irgendwie, ich hatte öfter mal das Pech, dass Leute gesagt haben, ich möchte auf Ulrich Beck geprüft werden. Und ich habe die Leute mal davor gewarnt, weil das ein Text ist, da kann man einfach alles und nichts rausholen. Das ist wie ein Wackelpudding, den man vergeblich versucht, gegen die Wand zu nageln. Und es geht nicht. Es geht einfach nicht. Das ist die höchste Schwierigkeit, weil man einen Autor hat, der eigentlich alles, aber auch nichts sagt. Und das belege ich jetzt mal. Also die Grundthese ist die, dass er sagt, wir haben eine einfache Moderne und eine reflexive Modernisierung. Die einfache ist die, dass es vorher die Tradition gab und die einfache Modernisierung hebt die Tradition auf, bis es nur noch Moderne gibt und die Moderne sich in der zweiten Moderne auf sich selber bezieht. Das nennt er reflexiv. Bei Reflexion denkt man eigentlich an Aufklärung, das hat aber hier mit Aufklärung so überhaupt gar nichts zu tun. So, und dann macht er, um deutlich zu machen, worum es geht, drei Themen auf. Das eine ist das Verhältnis von Gesellschaft und Natur. Und da sagt er, in der einfachen, moderne Welt der Gesellschaft, Welt der Natur entzweit. In der reflexiven Modernisierung, Gesellschaft ist Natur, Natur ist Gesellschaft. Zweites Thema, Individuum und Gesellschaft. In der einfachen Moderne, das Individuum steht der Gesellschaft gegenüber. In der reflektierten Moderne, in der reflexiven Modernisierung, das Individuum ist Gesellschaft. Und dann dasselbe im Bereich von Gesellschaft und Politik. Nochmal vorher Entzweiung und jetzt wird das eins. Ich nehme mal das mit dem Individuum, weil es da ja so schöne Untersuchungen über den autoritären Charakter gibt. Und wenn man den Beck liest, könnte man denken, er schreibt eigentlich die Geschichte des modernen autoritären Charakters. Ich lese mal, weil ich das etwas zuspitzen muss. Jetzt ist vor. Jetzt muss ich es aber auch finden. Und ich habe viel zu viel geschrieben. Und finde es so ganz schnell nicht, aber das muss jetzt sein. Also, Sie müssen warten. Und zwar geht es bei diesem Individuum darum, dass Herr Beck sagt, dass im Verhältnis von Individuum und Gesellschaft jetzt das Individuum also völlig unter ökonomische und gesellschaftliche Anforderungen gestellt wird. Und er nennt das so, dass er sagt, diese neue Individualisierung die geht mit einer Standardisierung in allen Lebenslagen zusammen, die ökonomisch erzwungen ist. Nun könnte man denken, er beschreibt jetzt genau das, was Herr Horkheimer 36 den autoritären Charakter nennt. Aber weit gefehlt. Und zwar beschreibt er auf ungefähr 60, 70 Seiten, wenn ich mich richtig erinnere, wie dieses Verhältnis von Individuum und Gesellschaft sich so verändert, dass das Individuum von den gesellschaftlichen Mechanismen, den ökonomischen Mechanismen so aufgesogen wird, dass es standardisiert wird, aber individualisiert. Also mit dieser Paradoxie, die löst er auch nicht auf. Worin besteht die? Wieso kann ein Mensch zugleich individualisiert und standardisiert werden? Wir machen es ja heute im Bildungsbereich auch so, nicht? Also jede Pädagogik individualisiert und standardisiert. Also man muss immer beim Einzelnen anfangen und am Ende wird alles über einen Kamm evaluiert. Und das drückt der Beck 86 aus. Und dann schreibt er ungefähr 60, 70 Seiten etwas über diese Individualisierung durch Standardisierung und schreibt dann hinterher 2,5 Seiten Theorie, nennt er das, dazu. Und nennt das ein ahistorisches Individualisierungsmodell. Und dann schreibt er, dass er mit alten Theorien über einen autoritären Charakter, er schreibt das nicht so, aber das heißt es, gar nichts mehr anfangen kann. Er weiß auch gar nicht mehr, was das Individuum ist. Der Kernsatz ist, viele assoziieren mit Individualisierung Individuation gleich Personwerdung, gleich Einmaligkeit, gleich Emanzipation. Das mag zutreffen. Punkt. Oder auch nicht. Punkt. Das ist Theorie. Das ist also Theorie im Zustand der Theorielosigkeit oder der Begriffslosigkeit. Also er hat keine Vorstellung mehr darüber, dass in dem Moment, wo das Individuum liquidiert wird und vollständig in den Verhältnissen aufgeht, deshalb, weil es über die Verhältnisse gar kein Bewusstsein mehr hat, sich als Individuum wähnt, ohne es zu sein. Also es ist ein Klassiker, dass die Zerstörung des Individuums zu einer Masse führt, hieß es früher, die in sich völlig atomisiert ist und so etwas wie Solidarität oder weltbürgerliche Gemeinschaft gar nicht mehr haben kann. Der Einzelne wähnt sich umso mehr als Individuum, je weniger er ist, weil er nicht mehr begreift, dass der Mensch eigentlich ein Ensemble der Verhältnisse ist, und begreift er die Verhältnisse nicht, macht auf sich sowas, was die Volkswirtschaftslehre auch mal macht und was man früher mal treffend Robinsonade genannt hat. Man individualisiert dort, wo es kein Individuum mehr gibt. Von Adorno gibt es da einen schönen kleinen Text über die Geschichte des Individuums im Minima Morania, wo er auch den Kernsatz hat, dass in dem Moment das Individuum zerstört ist, wo man es feiert. Der fessellose Individualismus ist die Zerstörung des Individuums. Und das macht der Beck, ohne das zu reflektieren. Also man kann sich jetzt beides aussuchen und kann jetzt sagen, damals haben kritische Studentinnen und Studenten der Soziologie gedacht, das ist einer von uns. Der feiert das Individuum und feiert das als Emanzipation. Konservative, er hat ja auch die bayerische Landesregierung beraten, konnten sagen, ganz toll, der schafft das Individuum ab, da gibt es keine Resistenz mehr oder so. Der kann auch mit Freiheit nichts mehr anfangen, weil man kann es so sehen, man kann es auch ganz anders sehen. Und die Theorie besteht dann daran zu sagen, das mag sein, vielleicht auch nicht. Der dritte Punkt, den ich noch mal erwähnen wollte und nicht erwähnen kann, ist, nach der deutschen Einheit gab es eine Debatte, wie gesagt, um das, was deutsch ist. Und ich habe hier einen Text, den ich jetzt nicht weiter erwähne, Christian Graf von Krockow, die Deutschen vor ihrer Zukunft. Also wenn Sie mit dem Thema überhaupt was anfangen können oder irgendwas nachlesen wollen, der Text lohnt sich. Er ist aber Das ist bei all diesen Texten so, sie sind intellektuell wirklich so, dass man Schwierigkeiten hat, sich das zuzumuten. Aber das ist wie bei all diesen Texten, intellektuell gute Texte sind meistens recht folgenlos, aber dafür anspruchsvoll. Man kann sich geistig daran begeistern, aber mit der Realität haben sie relativ wenig zu tun. Der Kroko hat mit der Realität viel zu tun, weil er 1990, 92 in seinem Buch erklärt, wie es zum Nationalsozialismus und zum Staatssozialismus kommt. Der Nationalsozialismus, das hat der Neoliberalismus genauso erklärt. Ich weiß gar nicht, ob der den zur Kenntnis genommen hat. Der Geist der Zeit hat ihm das eingegeben. Der Nationalsozialismus kommt nicht aus dem Kapitalismus, sondern aus dem Sozialismus. Und der Sozialismus kommt aus dem Geist der Aufklärung und des Versuchs, die Welt zu bessern. Und er erklärt dann ohne viel Umschweife, dass das Wesen der Politik in der Unterscheidung zwischen Freund und Feind besteht. Der Klassiker von Carl Schmitt, dem nationalsozialistischen Juristen, der deshalb auch bei den Nürnberger Prozessen angeklagt wurde. Das wird hier wieder gemacht. Das heißt, es ist die Ideologie der Volksgemeinschaft. Es gibt, heute heißt es ja Inklusion und Exklusion. Die einen gehören dazu und die anderen nicht. Und das wird jetzt wichtig in dem, was ich jetzt eigentlich vortrage. Abschließend. Und zwar, was die Erinnerung der Vergangenheit und die Gegenwart betrifft. In Deutschland. Und zwar haben die im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien zu Hochzeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008, da wusste man noch nicht, was Pegida ist, und das ist ja noch harmlos, beschlossen, dass man sich erinnert in einer Weise, dass man es so weiß, dass es völlig folgenlos ist. Das ist die genialste Lösung. Man sagt, wir wissen alles, wir bereuen alles. Na und? Die im Bundestag vertretenen Parteien haben deshalb, weil sie in dieser Weise den Weg gefunden haben, sich über ein Problem zu informieren, bei dem sie sich nicht wirklich erinnern müssen, folgenreich beschlossen, einen Expertenkreis Antisemitismus zu berufen, der regelmäßig einen Bericht dem Bundestag erstattet über den Antisemitismus in Deutschland. Der erste Bericht ist erschienen 2011. Ich muss jetzt bei allem, was ich dazu sage, sagen, dieser Expertenkreis besteht aus Leuten, bei denen ich nicht geglaubt habe, dass sie so einen Bericht verfassen. Also da ist zum Beispiel die Leiterin des Hauses der Wannsee-Konferenz dabei und es sind andere Leute dabei, die sich lange mit der Geschichte des Antisemitismus, des Nationalsozialismus und Ähnlichem beschäftigt haben. Also Leute, die eigentlich höchst anerkennenswertes Lebenswerk vorweisen können. Und die sind dann hier als Autoren aufgeführt eines Berichts, von dem ich, als ich das gelesen habe, gedacht habe, wenn mein Name davor steht, ich hätte erzwungen, den rauszunehmen. Ich weiß nicht, was da passiert ist zwischen dem, was die Experten dort zu Papier gebracht haben und dem hier. Also ich lese das mal vor, um etwas deutlich zu machen, worum es geht. Also es geht vor allen Dingen um den Antisemitismus in der Gegenwart und gar nicht so sehr in der Vergangenheit. Diese Experten schreiben dann ziemlich am Anfang ihres Berichts, der ist recht umfangreich, die Auseinandersetzung mit Antisemitismus darf allerdings nicht in der historisch-politischen Beschäftigung mit dem Thema verharren, sondern muss die Bekämpfung all seiner aktuellen Erscheinungsformen als Teil der bundesrepublikanischen Staatsräson begreifen. Die Bekämpfung des Antisemitismus nicht in der historischen Beschäftigung mit dem Thema verharren, sondern sich der Gegenwart zuwenden. Das ist eine höchst fragwürdige Angelegenheit. weil dadurch eine Trennung gemacht wird zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart. Und nicht überlegt wird, dass wenn ich den gegenwärtigen Antisemitismus aufklären will, dass Aufklärung immer bedeutet, dass ich die Genese, das heißt die geschichtliche Genese dessen erinnere. Und indem ich es erinnere, und zwar nicht einfach intellektuell, das ist ja keine Erinnerung, das ist einfach eine Kopfgeschichte, muss es die Folge haben, dass die Umstände, die das möglich gemacht haben, verändert werden. Und da es diese Veränderung in Deutschland nicht gibt, Hannah Arendt hat gesagt, 1950, die Deutschen lehnen sich nicht mal im Nachhinein gegen dieses nationalsozialistische Regime auf. Es ist auch nicht bekannt, dass die Bundesrepublik je revolutionäre Bewegungen gehabt hätte, in denen so etwas anvisiert war. Machen die Experten hier eine Trennung auf zwischen der Erinnerung der Vergangenheit und der Gegenwart, ohne zu bedenken, dass die Aufklärung der Gegenwart nur geht über eine Aufklärung der Vergangenheit, weil jede Aufklärung immer rückwärts gerichtet ist, sich auf einen vergangenen Zustand bezieht und man die Gegenwart nur erkennen kann, indem man sie auf der einen Seite in der geschichtlichen Genese begreift, mit dem Ziel einer praktischen Veränderung der Umstände. Und an eine andere substanzielle Erinnerung gibt es nicht, wird eine andere Erinnerung angestrebt, die sagt, da haben wir die Vergangenheit und jetzt haben wir die Gegenwart, hat man dazwischen schon, ohne es zu sagen, die Stunde Null und dann wird die Erinnerung an die Vergangenheit, also zu einem musealen Akt, zu dem sie auch immer geworden ist. Nachdem das einmal klar ist, und man gewissermaßen die Gegenwart von der Vergangenheit entkoppelt hat, sagen dann die Experten, was es so mit dem Antisemitismus auf sich hat in Deutschland. Wenn Sie diesen Bericht aufschlagen, wird es Ihnen schon in den Titeln entgegenkommen. Man ahnt schon, damit haben die Deutschen nichts zu tun. Da gibt es nämlich Antisemitismus überall, besonders bei den Islamisten und bei türkischen Migranten und Ähnlichem. Es gibt Antisemitismus auch im Ausland, aber die Deutschen. Und dann kann man es auch nachlesen. Also die Experten sagen jetzt Folgendes über den Antisemitismus in Deutschland. Zitat, Antisemitismus hat in der politischen Kultur des demokratischen Deutschland keinen Platz. Denn er gilt als historisch delegitimiert. So zumindest lautet der Sollzustand des Konsenses, auf den sich die deutsche Gesellschaft in einem langen Lernprozess verständigt hat. Sie gehen nämlich davon aus, dass die Deutschen in diesem langen Lernprozess, worin er bestanden hat, steht da leider nicht, einen antisemitischen Grundkonsens ausgebildet haben. Nur ist es mit Anti-Anti immer so eine Sache. Man kann schon bei Hegel lernen, dass wenn man einen bestimmten Zustand einem anderen nur entgegensetzt, man das, was man als Gegensatz hat, nicht aufklärt, sondern etwas anderes dem nur entgegensetzt. Das ist ungefähr das, was der Habermas mit dem Schelsky macht. Also ich setze der Technokratie die Demokratie entgegen. Und hier wird dem Antisemitismus ein antisemitischer Grundkonsens, den die Deutschen scheinbar erreicht haben sollen, entgegengesetzt hat. Und es wird gesagt, die Deutschen haben diesen antisemitischen Grundkonsens. Also wenn man das einmal hat und definiert das am Anfang, muss man sich darum nicht mehr kümmern, dass es in dieser deutschen Gesellschaft doch so etwas wie Antisemitismus gibt. Sie müssen sich aber noch irgendwie drum kümmern. Aber erstmal ist es klar, die Deutschen, die Mehrheitsgesellschaft, haben damit nichts zu tun. Die haben nämlich den Grundkonsens und das wird jetzt durch das Expertenurteil bestätigt. Dann sagen sie in demselben Kontext, in der Realität der Bundesrepublik wird Antisemitismus erfahren und erlebt, benannt und bekämpft, erwartet und befürchtet. Und mit meinem Zusatz aber nicht verübt. Es gibt da was. Und das ist, gehört nicht zu den Inkludierten, sondern das sind irgendwelche Gruppen, die gehören nicht dazu. Und wer antisemitisch ist, gehört nicht dazu, sodass die Deutschen sagen können, jeder, der antisemitisch ist, gehört zur deutschen Mehrheitsgesellschaft nicht. Und wenn wir diese Leute irgendwie in die deutsche Gesellschaft einbringen wollen, müssen wir einfach integrieren. Man muss sie zur Volksgemeinschaft, zur neuen deutschen Volksgemeinschaft, die antisemitisch ist, einfach integrieren. Dann wird überlegt, also wo ist Antisemitismus? Und wer sind diese, die dort im Zustand der Exklusion verharren und nicht dazugehören? Das ist der Extremismus. Extrem, sagen die Experten, mit Berufung auf den deutschen Verfassungsschutz, der ja da also die Instanz ist, die überhaupt weiß, was Antisemitismus ist, ja, wie jeder weiß, dann sagen die Experten, also in Bezug auf den deutschen Verfassungsschutz, also extrem ist eine Partei, extremistisch ist eine bestimmte Richtung. Dann gibt es beim Extremismus links und rechts. Dann wissen Sie aber, dieses Schema links gleich rechts ist allzu deutsch, also warnen Sie auch davor. Und sagen dann, also bei diesem Extremismus, also die Rechtsextremisten tendieren doch eher dazu als die Linksextremisten. Und es gibt bei den Linksextremisten welche, die gehören weniger dazu. Also sie zitieren tatsächlich die Antideutschen und sagen, die gehören besonders wenig dazu, zu den Antisemiten. Es gibt keinen genuinen linksextremistischen Antisemitismus, einen rechtsextremistischen. Aber extremistisch ist etwas, was außerhalb der Gesellschaft steht und das gehört nicht zum anti-antisemitischen Grundkonsens. Nun wird also dann doch überlegt, bei diesem Antisemitismus in dem Bereich, wenn man es untersucht, wie macht man das? Das ist nun schwierig. Also man kann, und das sagen Sie auch, erstmal gucken nach den Organisierten. Ich lese mal vor, Sie haben also bei den Linken ist das nicht ganz so vorhanden. Bei den Rechtsextremisten, und da hätte man 26.000 von 82 Millionen Menschen. Und die seien potenziell Antisemiten. Und die seien organisiert in der DVU, NPD, in Kameradschaften, Vereinen. Es gibt die Neonazi-Rockbands, da zitieren sie reichlich draus. Aus NPD-Zeitungen, NPD-Broschüren. Und man fragt also nicht danach, wieso es eigentlich, wie kommen die dazu? Also rechtsextremistisch und antisemitisch, sie sind es einfach. Und das kann man lesen. Sie fordern nämlich auf, die Juden umzubringen, zu verbrennen und so weiter in den Texten dieser Neonazi-Rockbands und so. Und dann fällt Ihnen aber etwas auf, diesen Experten, dass nicht jeder, der, ich sag mal so, in der Form, wie das der Text hergibt, der was gegen Juden hat, der muss gar keine Juden kennen. Es gibt Antisemitismus ohne Juden. Das fällt Ihnen auch auf. Und dass die über Juden reden, die Juden gar nicht kennen. Dann könnte man sagen, gut, dann erzählen wir ihm mal, wie der Jude so ist eigentlich. Das fällt ihm aber nicht ein. Aber solche sozialpädagogischen Maßnahmen gibt es ja auch. Wir zeigen mal, wie der Türke an sich ist. So, und dann merkt man, ist ja auch ein Mensch. So, das kann man mit Juden natürlich genauso machen. Aber hier wird gesagt, also das sind Leute, die konstruieren sich einen Juden. Und sie kennen, und es gibt sie vielleicht gar nicht. Und dann sind das Konstruktionen. Und nun kann man sagen, also man überlegt jetzt nicht mal, wie kommen diese Konstruktionen zustande. Also wenn es Antisemitismus ohne Juden gibt, dann sind das Projektionsflächen. Und dann müsste man, wenn man Antisemitismus untersucht, natürlich nicht die jüdische Geschichte oder das Judentum untersuchen, sondern man muss die Deutschen untersuchen und welche Vorurteile da sind. Und dann musste man auch, das ist ganz wichtig, die zweite Frage stellen, warum sind die Juden diejenigen, auf die man bestimmte Vorurteile besonders gut projizieren kann und warum, der Psychoanalytiker Fernichel hat mal gesagt, warum sind es nicht die Rotbärtigen? Also warum sind es die Juden? Also warum eignen die sich als Projektionsfläche? Es müssen ja immer Eigenschaften vorhanden sein, die etwas plausibel machen. Es ist ja keine bloße Lüge, es wird plausibel gemacht, aber es wird projiziert. Aber die Frage ist dann hiernach, also wie macht man das? Solche Dinge. Dann wird hier zitiert sehr reichlich aus dem Projekt der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit der Universität Bielefeld unter Leitung von Wilhelm Heidmeier. Und dann wird hier zitiert, wie dort untersucht wird, wie dieser Antisemitismus aussieht. Und zwar wird hier gesagt, als Forschungsfrage, man könnte vielleicht überlegen, wie man dieses Unbewusste aufklärt. Und wenn man dann sich überlegt und denkt, naja, ich komme von der kritischen Theorie her, also es gab ja mal Marxismus, Psychoanalyse, gucken wir doch mal hinten in der Literaturliste nach, was die so haben auf dem Gebiet und was kennen sie, sondern die Forschung steht noch ganz am Anfang. Darüber wissen wir nichts, weshalb also die klassischen Untersuchungen über einen autoritären Charakter dann nicht mehr in der Literaturliste auftauchen. Also die sind aber, man hat gewissermaßen das Wissen jüdischer Intellektueller über Antisemitismus, Nationalsozialismus und so weiter nochmal eliminiert, theoretisch in einer Untersuchung über den Antisemitismus, was also besonders skandalös ist. Und dann gesagt, also wie machen wir denn das, wie untersuchen wir das? Also die Adorno-F-Skala oder so, die man hätte nehmen können, die Faschismus-Skala, also solche Dinge, wie untersucht man unbewusste Einstellungen, sind da nicht vorhanden. Und, aber die Heidmeier-Studie wird zitiert, und zwar, ich finde es jetzt nicht so schnell, aber das geht ungefähr so, wie das hier zitiert ist. In Deutschland sucht man sich ein Sample, 1.500 bis 3.000 von 82 Millionen. Freud hat ja eine ganze Gesellschaftstheorie gemacht an viel weniger Probanden, das kann man auch machen. Und dann untersucht man jetzt, also man kann nicht einfach zu einem Antisemiten sagen, sind sie antisemitisch, da wird er entweder Juden oder Ja sagen und sagen, mit den Juden hört es doch nie. Aber in der Regel wird es abstreiten, jedenfalls wenn man Leute untersuchen will, die antisemitisch sind und vorgeben, sie seien es nicht. Also wird hier gesagt, also wir suchen uns jetzt 1.500 bis 3.000 Leute. Dann machen wir eine Telefonumfrage. Wenn Sie sich das mal vorstellen würden, bei Ihnen in der Wohnung klingelt das Telefon. Die Forschungsgruppe Heidmeier meldet sich am Telefon. Bielefeld, wir haben da ein Forschungsprojekt. Und hätten da 5 Fragen. Und Sie antworten bitte mit Ja, Nein, weiß nicht, geht gar nicht. Also von 1 bis 5. Und Sie dürfen jetzt untersuchen. Denken Sie, also so ungefähr sehen die Fragen aus, dass die Juden an ihrer eigenen Verfolgung selbst schuld sind. Dann merken Sie sofort, das kann eine Untersuchung über Antisemitismus gar nicht sein. Meinen Sie, dass der Staat Israel dort Verbrechen begeht? Dann wird also gleich Judentum, gleich Israel. Ich denke, aktuelle Frage, ich finde schon, dass Israel da zu weit gegangen ist. Meinen Sie, dass die Juden in Deutschland zu viel Einfluss haben? Also so sehen die Fragen ungefähr aus. Irgendwo habe ich sie hier, aber das sind 3, die da vorkommen. Und dann wird gesagt, so, und ein Antisemit ist jetzt nicht, wer auf eine dieser Fragen antwortet, trifft voll zu, sondern wer, also das wird dann korreliert, wer also bei diesen Fragen gewissermaßen besonders schlecht abschneidet, dann wird also überlegt, wenn Frage 1 und Frage 3 sowieso vorkommen, also vielleicht einmal mit 1, einmal mit 3 und einmal mit 2 beantwortet, dann ist das nur ein Antisemit. Und dann ist die Antwort mit einmal die Deutschen sind es doch, also mit dieser plumpen Methode, die einfach mit Antisemitismusforschung klassischer Art. Also die, man hat ja gesagt, die Frankfurter wussten 36 nicht, wie man das macht, empirische Sozialforschung, aber so macht man es unter Garantie nicht. Ja, das ist einfach dermaßen schlecht und ein Hohn, dass sowas Sozialforschung heißt und in einem Expertenbericht steht. Und dann kommen Sie darauf, dass mit einmal 20% der Deutschen antisemitisch sind, nachdem man vorher erklärt hat, die Deutschen sind es alle nicht, aber alle, die jenseits sind, der Mehrheitsgesellschaft sind, sind es aber die Deutschen im Kern nicht. Aber mit einmal sind es ganz viele, darauf kann man auch nicht kommen. Das ist einfach eine Unsinnsaussage, das prozentual machen zu wollen. Man kann höchstens sagen, die deutsche Identität, die deutsche Geschichte ist so. Aber wie viel Prozent es sind und ob einer gerade noch oder vielleicht nicht oder so, das erinnert einen ja wirklich an die Verfahren, das würde also jedem Nationalsozialisten und Statistiker zur Ehre gereichen, also solche Forschung zu machen. Das ist also die neueste Form eigentlich der Verdrängung der Vergangenheit. Ich höre jetzt auf, ob ich noch etwas hätte, was mir etwas Bauchweh bereitet hat und ich ganz froh bin, dass ich dazu nicht komme. Aber ich würde Ihnen mal empfehlen, im Internet sich einen Aufsatz anzugucken und auszudrucken. Man muss ihn schon ausdrucken, damit man ihn richtig liest. Und zwar ist das eine Rede eines von mir im Prinzip sehr geschätzten Kollegen, Herr Detlef Clausen, der 1987 zwei Bücher veröffentlicht hat mit einem Titel aus der Dialektik der Aufklärung, nämlich Grenzen der Aufklärung. Und in einem Vorwort 1994 und in einem weiteren 2005 sich nur in diesen beiden Vorwörtern beschäftigt hat mit der Frage, wie die Vergangenheit in Deutschland verdrängt wird. Und das ist also sehr stichwortartig passiert, also wenig systematisch, wird dem, was vorher steht, auch gar nicht gerecht. Und dann hat er 2013 auf einer Konferenz über kritische Theorie in Berlin, vielleicht haben sogar einige von Ihnen daran teilgenommen, waren also weit über 1000 Leute da, den Eröffnungsvortrag gehalten über kritische Theorie der Gegenwart. Und den Aufsatz hätte ich Ihnen jetzt eigentlich auseinandernehmen wollen, aber lieber nicht, weil mir dazu einfach kein Wort der Anerkennung einfällt, sondern nur ein Verriss. Ich habe noch nie einen so schlechten Vortrag über kritische Theorie gehört, der das, was ein Autor mal geschrieben hat, so völlig denunziert und vergessen macht, weil man den Eindruck hat, das ist, aber das prüfen Sie mal selber. Ein Freund von mir hat hinterher gesagt, also auch völlig erschüttert, weil Herr Clausen hat ja, wenn man so will, einen Ruf zu verteidigen und hat da auch viel sich große Verdienste drum erworben. Aber der Vortrag, lese ich mal durch, also klingt mir so, als würde es völlig reichen, einige Texte aus der negativen Dialektik von Adorno zu zitieren und dann dem nicht die Barbarei, den Nationalsozialismus und die Verdrängung zuzuordnen, sondern da wird in einem Satz oder in einem Absatz dem einfach subsumiert, Peron, Saddam Hussein, Syrien, Afghanistan und so weiter. Und man hat den Eindruck, dieser Autor möchte ein großes Bescheidwissen über die Welt demonstrieren und weiß so wenig, dass es nur eine gewissermaßen Subsumptionslogik ist. Also man macht aus der kritischen Theorie im Prinzip und subsumiert dem mal Dinge, die man in der Zeitung nachlesen kann. Ich wette, es gibt überhaupt keinen Menschen auf dieser Welt, der so detailliert über die Welt Bescheid weiß, dass er souverän sagen kann, das Identitätsprinzip herrscht sowohl in Kabul als auch in Damaskus, herrscht sowohl in Pretoria, alles ist das Identitätsprinzip. Das kann ich so über alles schlagen, dass das eine ein Prinzip ist und das andere ebenso unbegriffen ist. Also hätte ich ihn mal gerne vorgelesen auch. aber die Araber können sich auch selber machen, man soll ja auch selbst denken. So, also in diesem Sinne, ich lasse das auch lieber, weil ich finde, Verrisse gehören eigentlich nicht so, aber als Anregung ist es schon interessant, um mal zu sehen, was aus kritischer Theorie so werden kann. Und wenn Sie in dem Sinne hinterher sagen würden, das, was ich jetzt angedeutet habe, könnte es treffen, dann ist das dürftig. Weil die Hauptfrage eigentlich, die man sich zu stellen hat als kritischer Theoretiker, genau die ist, die ich bei den anderen Dingen auch ansatzweise versucht habe zu stellen. Was drückt sich eigentlich für eine gesellschaftliche Entwicklung in solchen Denkstrukturen aus? Und warum ist das kein subjektives Defizit, sondern ein Problem, was in der Sache liegt? Also warum ist es so schwierig? Wenn ich vorhin einleitend gesagt habe, die Dialektik der Aufklärung behandelt die Schwierigkeit, diese Barbarei zu begreifen, dann kehrt diese Schwierigkeit natürlich in der Wiederkehr des Verdrängten wieder. Und dann ist es nicht einfach so, dass man jetzt aus dem Stande sagen kann, so und so macht man das, ist doch ganz einfach. Also wenn es für Horkheimer Adorno 44, 47 so schwierig gewesen ist und wenn es auch nachher schwierig gewesen ist, nicht nur die Barbarei, sondern deren Verdrängung zu begreifen, dann liegt natürlich auch über dem Begreifen dieser Verbrechen ein Problem, was man nicht einfach lösen kann, sodass ich Ihnen sehr raten würde, wenn Sie so ähnlich denken über den Aufsatz wie das, was ich jetzt angedeutet habe, überlegen Sie am Ende, warum es dieses Problem gibt und warum man heute nicht einfach Marx lesen kann und jetzt sagen kann, jetzt begreife ich die Finanzkrise und warum ich nicht vielleicht die Dialektik der Aufklärung lesen kann und sagen kann, jetzt begreife ich die Krise im Nahen Osten und warum man das nicht alles so zuordnen kann. Und warum ist jemand, der versucht, das zu machen, und das macht Herr Clausen ja dann doch, verdienstvollerweise muss man sagen, das machen andere ja nicht mal, welche Schwierigkeiten liegen darin, das so zu sehen. Das heißt also, verfallen Sie nicht in die Individualisierung dieser Geschichten, sondern versuchen Sie zu verstehen, welcher gesellschaftliche Gehalt auch im Verfall von Theorien drin ist in einer Zeit, die so antitheoretisch ist, wie das, was ich vorhin von Ulrich Beck zitiert habe. Der sagt, kann sein, kann auch nicht sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben jetzt schon mal kurz Zeit für Fragen gekriegt. Es gibt vielleicht welche. Also wenn noch irgendwie, wenn wir erstmal fertig fragen, wenn es welche gibt oder so, dann bitte. Um Viertel nach müssen wir Schluss machen. Der Untertitel des Vortrags war Kritik der sozialwissenschaftlichen Verdrängung des Nationalsozialismus. ob du bei Habermas aus der direkte Verbindung zu der Zeit in der konkreten Geschichte siehst oder ob das mehr ein breiterer Ausdruck ist. Also bei Habermas denke ich, der ist 1929 geboren. Und soweit man das vielleicht sagen kann, ist das, was er schreibt, also der Versuch, einen Beitrag zu leisten zur Demokratisierung eines Deutschlands, was sich nicht befreit hat und auch gar nicht hat befreien können nach der Geschichte. Es hat da der Nationalsozialismus, was ich einfach gesagt habe, hat gewissermaßen die theoretische und praktische Kritik danach eigentlich unterminiert. Und das, was bei der Theorie von Habermas absolut legitim ist, ist sich zu überlegen, ob es in irgendeiner Form noch einen Punkt der Kritik geben kann. Und wenn das versucht wird in der Dialektik der Aufklärung mit Bezug auf das Judentum und die bestimmte Negation und so, könnte Herr Habermas auch sagen, der mal Adorno beerbt hat, auf dem Lehrstuhl, bei Horkheimer, gibt es auch Überlegungen in den 40er Jahren, ob ein Maßstab der Kritik nicht im Denken schlechthin oder in der Sprache schlechthin liegen kann. Das hat Habermas nicht zitiert, aber es ist eine legitime Überlegung. Also ist überhaupt in dieser Lage, in der Barbarei, gibt es dann noch einen Angelpunkt der Kritik und gibt es im Zusammenhang mit der Verdrängung, also gibt es noch einen Punkt, sodass den Punkt der Kritik nicht mehr hat in der Aufklärung der Vergangenheit, sondern ist da irgendwie überhistorisch vielleicht so ähnlich etwas drin, wie Marcuse das macht in der Triebstruktur des Menschen. Also ist der Eros per se revolutionär? Und Habermas würde sagen, der Eros nicht, aber die Sprache. In der Sprache ist so etwas. Das ist, denke ich, ein ganz ernstzunehmender Beitrag zur kritischen Theorie. Und das, was Habermas dann von der kritischen Theorie trennt, beansprucht das ja auch gar nicht, ist, dass er dieses Thema Auschwitz nicht hat. Das hat er wohl im Historikerstreit, da hat er ja auch sehr kluge Beiträge gemacht, aber von seiner Theorie her nicht. Man kann also auf gar keinen Fall sagen, dass der Habermas irgendwie ein Interesse hätte, die Vergangenheit zu verdrängen, aber er thematisiert sie auch nicht. Also mit seiner Kommunikationstheorie der Gesellschaft weiß ich nicht, wie er mit dieser Kommunikationstheorie Auschwitz erklären kann. Das kann man nicht. Aber wenn wir ihn jetzt hier hätten und ihn fragen würden und ihm das vorhalten würden, wäre er natürlich zu Recht völlig empört darüber, dass man ihm das vorhält. Aber sein Thema ist es nicht. Und das sagt er auch ausdrücklich. Also das seien nicht mehr die Stimmungen, in denen wir heute denken. So bei Beck war es da klarer. Also bei Beck ist so die Trennung tatsächlich, es gibt das 19. Jahrhundert bis 1975, 80 ungefähr, er sagt das ja nicht und sagt dann, also mit dieser einfachen Modernisierung sind auch die Theorien der einfachen Modernisierung erledigt. Vor allen Dingen die Theorie der Entzauberung der Welt, Max Weber, Dialektik der Aufklärung, die Theorie vom Gehäuse der Hörigkeit, Max Weber, gleich in der kritischen Theorie heißt es Theorie vom autoritären Staat. Das sind alles Theorien aus der einfachen Modernisierung, darauf kann man sich nicht stützen. Das ist alles historisch überholt und jetzt kommt etwas Neues und seitdem spielt dann eine ganz große Rolle eigentlich Soziologie als Kultur- und Geisteswissenschaft, aber nicht mehr mit Bezug auf Industrie, auf Arbeit, auf Widerspruch und so weiter. Seitdem haben wir Soziologie im Grunde als Kulturwissenschaft, Biografieforschung und so. Dafür ist Beck ja auch bekannt, dass er das zusammengefasst hat über die soziale Welt. Und daraus hat er dann so etwas gemacht. Und die Vergessenheit besteht nicht einfach nur darin, dass er da einen Trennungsstrich macht, sondern auch daran, dass das, was er nachher schreibt, dass er das so schreibt mit dem Individuum, dass er gar nicht mehr einen Unterschied machen kann zwischen der Utopie eines autonomen Individuums und einem autoritären Charakter. Also er hat gar keinen Begriff, weder einen Begriff von der Utopie, davon kann man auch keinen haben, aber einen Begriff vom autoritären Charakter kann man haben, den hat er aber nicht. Nein, das ist, der Beck hat eigentlich was eingeleitet, das war, finde ich, sehr folgenreich. Also eine geisteswissenschaftliche Wende in der Soziologie. Also wenn man grundsätzlich davon ausgeht, von diesem schönen Horkheimer-Satz, also die kritische Theorie der Gesellschaft in Soziologie verwandeln zu wollen, sei ein problematisches Unterfangen. Also wenn man die Unterscheidung mal macht und sagt, jetzt Soziologie ist eine Fachwissenschaft von der Gesellschaft, die die Verhältnisse nicht insgesamt reflektiert, sondern unter der Voraussetzung arbeitet, dann gibt es eigentlich zwei Richtungen in der Soziologie. Das eine ist die, die sich auf Kant beruft und gewissermaßen Soziologie als soziale Physik thematisiert. Und die ist von der Tradition her wichtig gewesen. Im Staatsinterventionismus war daraus dann folgt soziale Physik, soziale Technik, geplanter Kapitalismus und so weiter. Und das hat sich erledigt ungefähr 1973, 75, 81. Und der Beck setzt jetzt dagegen die geisteswissenschaftliche Richtung. Das klingt irgendwie interessant. Das Wort von den Geisteswissenschaften kommt aus dem 19. Jahrhundert. Und dann wird deutlich, auch welche Tradition das hat. Diese Formulierung von den Geisteswissenschaften bezog sich mal auf Hegel. Ich mache das jetzt mal sehr einfach. Die Unterscheidung zwischen einem subjektiven, einem objektiven und einem absoluten Geist. Und der subjektive Geist ist gewissermaßen das Bewusstsein des Einzelnen. Der objektive Geist ist die Gesellschaft als bewusstloser, durch die Invisible Hands zusammengehaltener Zusammenhang. Und der absolute Geist besteht vor allen Dingen in der Philosophie, die diese Bewusstlosigkeit aufklärt. Und Geisteswissenschaft hieß Kritik der historischen Vernunft, das heißt des Versuchs, die Invisible Hand oder die List der Vernunft oder die Vorsehung oder Ähnliches oder die zweite Natur aufzuklären. Geisteswissenschaft ist ein Versuch, die Gesellschaft zu verstehen, nicht durch Aufklärung, sondern gewissermaßen durch Hermeneutik, durch Rückführung der Gesellschaftsgeschichte in die Biografie, Biografieforschung, Oral History und Ähnliches. Also ist es von vornherein eine gegenaufklärerische Richtung, die erheblich konservativer ist als die soziale Physik. Es kommt aus der deutschen Gegenaufklärung. Und in diesem Sinne können Sozialwissenschaftler, die Kulturwissenschaften betreiben, in dieser Tradition, das ist jetzt sehr zugespitzt, haben dieses Interesse an Aufklärung so wenig wie die, die soziale Physik treiben. Aber die soziale Physik treiben, haben noch einen bestimmten Bezug zur Französischen Revolution. Die anderen haben dazu überhaupt keinen mehr und sind von vornherein, das ist die Tradition der Gegenaufklärung oder der Gegenrevolution. Und haben keine Vorstellung mehr von dem, was kosmopolitische Freiheit heißt oder ewige Friede oder sowas. Das sind alles Vernunftansprüche, die ad absurdum geführt werden. Und wenn Sie den Geisteswissenschaftler unter den Ökonomen suchen, also nicht Beck als Soziologen, sondern unter den Ökonomen, dann lesen Sie einfach Hayek. Der bezieht sich immer auf diese geisteswissenschaftliche gegenaufklärerische Tradition, ausdrücklich auf das Sinnverstehen. Ich verstehe an einem Fremden nur so viel, wie mir gleicht. Das ist für den Fremden ganz schlecht, weil das, was an ihm fremd ist, wird liquidiert. Heißt es, und das Ganze ist, das ist also Verfahren, Hermeneutik oder so. Ich eigne mir eine Tradition an und belebe sie in einer Weise, als sei sie naturwüchsig in Kraft. Also die Bewusstlosigkeit der Gesellschaft wird reproduziert dabei. Und das ist was, was der Beck also soziologisch macht und was der Hayek ökonomisch macht. Die passen ganz prima zusammen. Oder was kurz danach der Historiker Streit macht. der nichts anderes zu tun hatte, als zu sagen, der Nationalsozialismus, also Auschwitz kommt aus dem Archipel Gulag und der Archipel Gulag und Auschwitz kommen aus der Aufklärung oder der Rationalität und der Vernunft, die, siehe den Terror in der Französischen Revolution, immer im Blutbad umgeschlagen sind. Und dagegen setzen sie den Irrationalismus, Antirationalismus, Hass und so weiter. Weil alles, was versucht, die Vernunft in die Welt zu bringen, sind Utopien. Herr Krocko, den ich Ihnen gerne vorgetragen hätte, sagt, Leute, die Utopien haben, für die ist die Welt schlecht und für die ist die Welt der Feind und die machen also nur eine Feindschaft draus. Und je großartiger die Utopie ist, desto blutrünstiger ist der Terror, der daraus folgt. Und deshalb Ende der Utopien. Aber auch Ende des Versuchs, die Verhältnisse zu verstehen, also was die Welt insgesamt zusammenhält, Ende. Ende der Geschichte, Ende des Gegenwartsbewusstseins, Ende der Erinnerung, einfach Schluss. Und das ist so, und wenn man, ich finde das besonders empörend, also wenn gesagt wird, also die, was hier oft gemacht wird, dass Opfer des Nationalsozialismus auch sich anbieten ja auch selber und in die Schulen gehen. Was also anspruchsvoll heißt, Oral History, sie erzählen ihre Geschichte, dann ist diese Methode der Oral History, wenn man sie zur sozialwissenschaftlichen Methode macht, genau die Methode der Verdrängung. Also man lässt die Opfer erzählen und macht gewissermaßen aus der Gesellschaftsgeschichte eine Biografie, eine Individualgeschichte. Also man individualisiert die Verhältnisse und kehrt dann Täter-Opfer um. Und deshalb ist das, was ich vorhin gesagt habe über den Soziologen, Tag 48. Es erinnern sich immer nur die Opfer. Und wenn heute gesagt wird, so 70 Jahre Befreiung von Auschwitz und die Opfer erinnern sich. Und in den deutschen Medien wurde immer gesagt, also in den großen Zeitungen, in den Fernsehstationen, was ist, wenn sich die Opfer nicht mehr erinnern können, weil sie tot sind, dann ahnt man, man muss ja nicht viel von Freud gelesen haben, dass der Wunsch, dass sie endlich sterben mögen und den Deutschen ihre Geschichte nicht präsentieren, übermächtig ist. Und dass deshalb der Psychoanalytiker aus Israel zugeschriebene Satz, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen, also absolut treffend ist. Und zwar, das Entscheidende ist bei Forschung nie der Inhalt, sondern die Form. Wenn man durch die Form den Forschungsgegenstand formt und wenn man es in einer Form macht, den Antisemitismus in einer Form untersucht, die genau verdrängt ist, dann kann aus solcher Forschung, auch wenn sie gut gemeint ist, nicht viel Gutes kommen. Und Oral History gehört zu diesen herausragenden Methoden der Biografieforschung, die von vornherein gegenaufklärerisch, geisteswissenschaftlich sind in dieser Tradition. Das ist ganz interessant. Also man muss sich immer überlegen, mit welcher Methode erforsche ich das eigentlich und ist nicht die Methode so, dass sie mir meinen Gegenstand in einer Weise zeigt, der völlig meinen subjektiven Forschungsinteressen entgegengesetzt ist und dass ich am Ende etwas schreibe, von dem ich gedacht habe, dass ich es nie wollte. Also die Forschungsmethode ist außerordentlich wichtig. Ohne diese Methode können Sie sagen, kritischer Theoretiker sind Sie nicht, deshalb, weil Sie sich mit Antisemitismus beschäftigen, sondern dann, wenn Sie sich mit dem Antisemitismus auf einer Basis beschäftigen, dass er auch als Antisemitismus überhaupt aufgeklärt werden kann und begriffen werden kann. Was ja. Genau mit Erinnern meinst. Das ist ja eigentlich auch eher also psychoanalytisch, deswegen oder gerade im Grunde zu Wiederherstellung verdrängt. Und du hast es jetzt immer eng geknüpft an quasi Befreiung und Aufklärung in Gegenwart. Oder was ist der Unterschied noch zwischen Erinnern und jetzt schon gefragt, ja. Befreiung und Aufklärung in Gegenwart? Ist das jetzt komplett das Gleiche? Und warum ist das so eng? Weil es jetzt historische Kontinuitäten gibt zu dem, was in NS möglich gemacht hat zu heute. Und was, also, dann das Spezifische vom NS im Gegensatz zu anderen nicht aufgeklärten und freien Verhältnissen? Wenn man das Wort Erinnerung, das Alterswort Erinnerung, sich mal überlegt, was sage ich eigentlich, wenn ich mich erinnere, dann heißt das eigentlich immer, dass ich erstmal ich als Individuum frage, wie ich geworden bin. Also dass ich eine Verbindung herstelle zwischen dem, ich frage mich eigentlich, wer bin ich? Und da ich das aus dem Stand nicht erklären kann, stelle ich bei der Erinnerung her eine Kontinuität zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart. Das heißt, es schließt von vornherein jede Stunde null aus. Das Zweite ist, wenn ich mich erinnere, heißt, dass ich mich von heute aus zurückwende auf diese Vergangenheit. Und das beinhaltet dann, dass ich diese Vergangenheit mir erstmal, dass sie mir nicht bewusst ist, sondern dass ich mir sie bewusst mache. Das heißt also, dass ich davon ausgehe, wenn ich mich erinnere, dass ich als Kind oder ähnliches oder eine Gesellschaft erstmal eine Geschichte gemacht habe, die ich habe und die ich ohne Bewusstsein erlebt habe, gemacht habe, um mich jetzt zu erinnern kann, und mir diese Geschichte bewusst mache. Und in dem Moment, wo ich mir meine Geschichte bewusst mache und mir meiner Geschichte bewusst werde, werde ich mir in der Gegenwart bewusst. Und da ich mich erinnert habe, in diesem Sinne, bedeutet das, dass ich, nachdem ich mich oder wenn ich mich erinnere, dass ich das nur machen kann, indem ich mich verändere. Und das heißt eben auch, dass das, was ich vorher nicht wusste, kein individuelles Nichtbewusstes ist. Freud hat dafür mal die schöne Metapher gehabt, es ist so etwas wie ein inneres Ausland. Das heißt, ich erinnere mich, wenn ich meine Biografie erinnere, nicht nur meiner Individual-, sondern meiner Gesellschaftsgeschichte. Ich werde mir dann meiner selbst bewusst und der Verhältnisse, in denen ich lebe, und dann heißt Erinnerung, dass diese Erinnerung immer zukunfts- oder ich finde besser utopisch gerichtet ist, darauf, dass ich mich deshalb, weil ich mich nur erinnern kann, wenn ich mich verändere und meine Umstände ändere. Das heißt also, Erinnerung ist von vornherein ein Bildungsprozess, bei dem das eintritt, was Marx in seinen Feuerbach-Thesen mal geschrieben hat, Veränderung der Umstände und Selbstveränderung unter ohne, wird eine Erinnerung einfach das, was ich hier so als Titel hatte, informierte Erinnerungslosigkeit. Dann wird die Geschichte museal und dann habe ich damit nichts zu tun und dann ist das genau genommen keine Erinnerung, weil ich mit der Vergangenheit nichts zu tun habe. Dann wird die Vergangenheit zu einer vergangenen Vergangenheit und dann kommt erneut und sagt Vergangenheit, die nicht vergehen will. So, dummerweise. Also irgendwie holt sie einen ja ein. Sogar Herr Nolte wurde davon eingeholt, dass er sich die Frage gestellt hat im Historikerstaat. Aber Erinnerung heißt eigentlich, sich seiner selbst und seiner Verhältnisse bewusst werden. Und das gelingt dann auch nur, wenn die Person und die Umstände dann verändert werden. Und das ist das Problem daran, bei einer Erinnerung, sagen wir mal nach Auschwitz oder auch schon vorher, weil diese Erinnerung eigentlich nur in Gesellschaft gelingt und die Frage dann besteht nach 33, wer ist eigentlich dieses Subjekt, das sich erinnern kann in utopischer Richtung? Die Arbeiterbewegung ist es nicht mehr. Wo ist es, was sich erinnern kann? Und wenn dies behandelt wird, was ich hier auch gemacht habe, muss man abstrakt immer dazu sagen, unter Bedingungen, unter denen man nicht mal mehr ein kritisches Subjekt einer Weltveränderung hat, wird alles, was dann Erinnerung heißt, immer mit irgendeiner Form von Dogmatismus affiziert sein, ohne dass sie subjektiv verursacht wäre, Herr Clausen zum Beispiel, sondern dies wird auch durch die Umstände erzwungen. Also ein kritischer Theoretiker im 19. Jahrhundert wie Herr Marx konnte immer noch theoretisieren und glauben, dass er einen Beitrag leistet zum Umsturz der Umstände, weil diese Theorie ja zur Arbeiterbewegung integral dazugehört hat. Deshalb gab es ja auch unter anderem mal die harmlose Form der Arbeiterbildungsvereine. Wenn man heute kritische Theorie macht, sitzt man alleine am Schreibtisch und guckt aus dem Fenster und fragt sich, wo ist das kritische Subjekt? Und ohne dieses kritische Subjekt kann sich privat auch niemand erinnern. Und deshalb wird es schwierig mit einer kritischen Theorie, die eine Erinnerung macht, die nur im Grunde darauf abzielen kann oder darauf bestehen kann, dass es eine Erinnerung nur geben kann, nicht intellektuell oder museal oder ähnliches, sondern nur durch Veränderung der Umstände in Richtung Verwirklichung einer vernünftigen Gesellschaft, was immer das dann sein mag. Also deshalb finde ich, den Titel ganz schön, den Marx mal gehabt hat, der ist dann weniger prätentiös, also mit dem Verein freier Menschen. Darunter kann man sich gar nichts mehr vorstellen und das muss man auch nicht. Das ist ja der Sinn von Utopien, dass man dafür keinen Begriff hat. Aber das ist das Problem bei der Erinnerung. Es ist eigentlich nicht nur eine theoretische, sondern eine ganz wesentlich praktische Frage. Und diese praktische Frage ist einfach nicht vorhanden. Gewissermaßen der Nationalsozialismus hat Theorie als Kritik und vor allem Praxis als Kritik selber so unterminiert, dass die Antworten darauf eigentlich bis heute offen sind. Und jeder, der kritische Theorie betreibt, wird in irgendeiner Form diesem Dogmatismus verfallen müssen. Da kann man gar nichts machen. Hoffnung besteht darin, habe ich gestern auch gesagt, das Hoffnungslose auszusprechen. Wenn man sich Hoffnung da erträumt, wo keine ist, ist man richtig hoffnungslos. Also in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt in Hamburg, lasse Sie hier alleine mit Ihrer Hoffnungslosigkeit. Und vielleicht werde ich ja mal irgendwann wieder eingeladen. Aber wie gesagt, also dieselbe Person kann man nicht dauernd einladen. Es gibt ja noch ein paar andere Leute, die auch wirklich hörenswert sind, wie ich finde. Vielleicht laden Sie mal Detlef Clausen ein. Bitte? Ja, ist doch ganz hörenswert. Gut, ja, vielen Dank nochmal. €186,26.10. Ich kann auch irgendwas wechseln. Ja. 126. Okay. Gibst mir 140, dann sind es 30. Hier 126, ja. Der begünstigt, ja. So? Dann nehme ich die. Dann nehme ich dir noch die letzten zwei Bildungsexemplare, ob du das nicht hört. Aber das ist läuft jetzt noch. Okay. Gut, sind wir noch da? Wegen der Erinnerungsthematik. Ich dachte, wir hätten das Interesse, Geschichte zu schreiben. Wir denken, Lukas in den USA, das ist so eine Geschichte. Und wir machen viel so zur Frage der Erinnerung der Linken in der eigenen Geschichte. Ja. Da wäre konkret was zur Frage 75 Jahre Mauerfall in den Diskussionen in den USA mit einem Präsidenten aus der Sowjetunion, einem deutschen Pazifisten und einem amerikanischen Mauerfall. Ja. Und ich würde in so Deutschland noch die Hotel-Action-Store die grundlegende Idee schickt, wenn sie das hätten, dann so Kritik zu schreiben oder so. Wir würden es dann auch ins Englische übersetzen. Ja. Okay. Ich, weil ich habe jetzt bei mir einen Vorschlag. Wir kennen es im Herbst irgendwann. Immer nur dachten, wenn diese Erinnerung zum Beispiel habt ihr schicken.